It's me, Mario! Zockhard! Herzlich willkommen bei Zockhard. Auch keine bessere Anfangsbegrüßung. Ich habe gerade angefangen mit so, dann habe ich gelöscht und dann habe ich nochmal angefangen. Ich sage entweder so oder herzlich willkommen. Wir sagen so. Das sagen die auch bei nur ein Bier. Stimmt. Nee, auf ein Bier. Auf ein Bier, ja. Nur ein Bier war ein Song von Yorita. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ja, Prost erstmal. Prost. Wir sprechen heute über ein Thema, was wir auch schon länger in der Schublade haben und ich glaube sogar schon mal angekündigt haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Zuletzt haben wir über unsere Top 5 der Super Nintendo Spiele gesprochen. Ja. Und es gab ja auch schon mal den Game Boy Top 5 Cast. Heute sind wir irgendwie so im Run, im Lauf. Wir haben also irgendwie im Cast-Modus. Ja, boom, wir liefern ab. Vor allen Dingen haben wir Bock auf diese Top 5 Geschichte ja, und sind heute bei der PlayStation 3 Top 5 angelangt. Ausnahmsweise mal nicht Retro, aber trotzdem für uns beide einfach eine sehr geliebte Konsole, glaube ich. Absolut, ja. Von daher sehr, sehr gut, das zu machen. Außerdem ist jetzt eigentlich für jeden Hörer und jede Hörerin, die noch keine PlayStation 3 hat, der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen, das zu sammeln. Denn die PS3 ist jetzt in der Situation, dass sie die letzte Generation ist, für die sich niemand interessiert. Das heißt, erst wenn die PS5 rauskommt, fängt die PS3 an, Retro zu werden und die Leute wollen das dann wieder spielen und dann werden die Games wieder ein bisschen teurer. Also jetzt kriegt man die für ein Apfel und ein Ei. Und jetzt kriegst du nämlich für ein Apfel und ein Ei. Geh mal bei Rebuy rein, da kriegst du alles für unter 10 Euro. Ja, das ist unfassbar. Also wirklich von einem Euro aufwärts. Ja. Und aber richtig qualitativ tolle Titel, bis auf natürlich so ein paar Seltenheiten und so. Ja, gut, aber es ist schon ein Knaller. Ja, ja, PlayStation 3. Wahnsinnskonsole, ne? Erster Blu-ray-Player für mich. Ja. Super einfach. Also auch für den Preis. Also einen vernünftigen Blu-ray-Player, eine Spielkonsole. Du konntest deine komplette Musik quasi drauf speichern und abspielen. Also war ein komplettes Media Center eigentlich. Ja. Ja, wir haben echt das häufig genutzt, um damit alles möglich zu machen. Ja. Musik zu hören, Filme zu gucken auf DVD oder Blu-ray, halt zu zocken. Ganz am Anfang muss man ja sagen, es hat sich ja irgendwann geändert, aber am Anfang war die PlayStation 3 ja auch, was Online-Gaming angeht, der Xbox 360 voraus. Genau. Weil es kein PlayStation Plus in der Form gab. Das gab es dann irgendwann schon, das haben sie ja so leicht schleichend eingeführt, sodass du es machen konntest. Dann gab es Gratis-Games, aber du konntest immer umsonst online spielen. Online spielen. Das geht inzwischen schon nicht mehr. Ne? Also du brauchst ein PlayStation. Mit der 3, ja, oder? Also mit der 4 nicht. Nee, ich glaube, mit der 3 hat sich das irgendwann geändert. Die Ach. Haben das PlayStation Plus-System so verändert, dass du auch nicht mehr online zocken konntest. Okay. Ich habe nämlich eine Weile halt gerne Street Fighter Online gespielt und hatte aber nie irgendwie lange Xbox Live Gold, immer nur so für so einen Monat oder so. Mhm. Und deswegen, das hatte ich halt dann nicht und jetzt konnte ich irgendwann kein Street Fighter mehr spielen. Da habe ich es auf der PlayStation 3 dann halt gemacht, online, aber auch das hat sich dann irgendwann erledigt für mich. Ja. Schade, ja. Da hätte Sony eigentlich weiter mit punkten können, dass du gratis online spielen kannst, aber diese ganzen Services wie irgendwie gratis Games oder irgendwie Rabatte, wenn du was runterladen und kaufen willst, das hätten sie vielleicht dann noch bezahlbar machen sollen, keine Ahnung. Ja. Aber die haben natürlich gesehen, bei Xbox Live hat es funktioniert, genügend Leute haben bezahlt und ja. haben sich gedacht, okay, das ist eine super einfache Geldquelle für die. Und allein schon die ganzen FIFA-Spieler und irgendwie in Amerika die NFL-Spieler, die spielen halt alle online. Ja, klar. Also, du spielst kein FIFA gegen Computer, macht halt keinen Sinn. Nee, ja. Du spielst halt online, wenn du FIFA spielen willst und dann zahlst du halt die 50 Euro für den Jahresbeitrag. Ja, ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ich bin ja auch Plusmitglied, muss ich ja sagen. Jetzt haben sie ja auch. Das war eine ganz lange Diskussion, die hatten immer eigentlich nur Indie-Spiele im Plus oder zumindest irgendwelche Spiele, die nicht so gut angekommen sind. Und Xbox Live hat ja eigentlich immer richtig krasse Spiele rausgehauen. Ja. Und diesen Monat gibt's Until Dawn für free. Ja, für total Plus geil. Ja. Vor allen Dingen Until Dawn ist ja, gut, das ist jetzt nur für PS4. Genau, ne? Für PS4. Aber das ist immer noch einer der Titel, der halt im Laden nicht günstiger geworden ist, weil es ein Exklusivtitel für die PS4 ist. Und ich glaube auch ein ziemlicher Reißer, so, wo alle sagen, ja, das möchte ich gerne haben dafür. Deswegen ist es immer noch konstant bei 60, 70 Euro. Ja, also da haben sie richtig mal einen da rausgehauen. Da haben die voll einen rausgehauen. Monat, und das ist halt schon geil. Ja. Kann man nicht anders sagen. Also wer jetzt im Juli noch eine PlayStation 4 holt und sich Plus direkt macht, bekommt auf jeden Fall schon mal Until Dawn. ein sehr guter Einstieg, würde ich mal sagen. Ja, durchaus. Kann man nicht anders sagen. Ja. Aber zurück zu PlayStation 3, die ich erst hatte als oder bekommen habe, als die Slim schon raus war. Das heißt, mein erstes PlayStation 3, immer noch mein aktuelles PS3-Modell, ist die Slim. Ja. Rausgekommen ist die Konsole 2006, ja. Ja, richtig, in Europa, erst März 2007. Ah, genau, ja. Und war am Anfang irgendwie für mich so ein bisschen stiefmütterlich, wo ich dachte, ach Leute, kommt ey, irgendwie habt ihr keine richtigen Exklusivtitel, ja, irgendwie interessiert mich nicht bei euch, was so geht. Und ich bin so mega auf die Xbox 360 abgegangen, da gab es coole Exklusivtitel, die mich total gereizt haben. Die Xbox 360 hat Indie-Spiele total gefördert, ja, mit der Xbox Live Arcade, da gab es richtig viele Sachen. Dann gab es viele Spiele, die rausgekommen sind auf der 360, nicht für die PS3, die halt auch so vom Genre her untypisch waren. Beat'em-ups. Stimmt. Und also klassische 2D-Sprite-Beat'em-ups, sag ich mal. Und halt auch so richtig klassische Shoot'em-ups, ne? Vertikal oder horizontal. Ja. Richtig viele, richtig geile Titel auch. Ja. Eins meiner absoluten All-Time-Horizontal-Shoot'em-up-Favorites, Death Smiles. Ja. Und so viele andere tolle, tolle Exklusivtitel. Ich würde gerne mal einen Cast darüber machen, aber da bist du nicht der richtige Mann für. Du hast keine. Ich habe keine 360. Ja. Die kam auch ein Jahr früher oder ein halbes Jahr früher raus? Ja, die kam früher raus. Ich müsste jetzt nachgucken, aber die kam auf jeden Fall früher raus. Ich meine ungefähr, ja, das wird vielleicht ein Jahr gewesen sein. Viel länger allerdings nicht. Und die war halt dann schon dieses... Ja, die war etabliert, würde ich fast sagen, ne? Ja, ein Jahr. Ein Jahr früher, ein Jahr ist genau. Richtig. Exakt ein Jahr sogar. Ja. Also im Dezember 2005 in Japan. Ja. Im November 2005 witzigerweise in Amerika, also früher. Und, ja gut, Japan ist ja überhaupt kein Xbox-Land. Nee, Terror, gar nicht. Ne? Nee. Also... Nee, ist halt auch kein japanischer Hersteller. Ne? Ja, ich glaube, genau. Da schrecken die einfach von zurück, so in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Und die wollten ja dann auch mit Gewalt in diesen Markt eindringen. Ja, deswegen halt auch die ganzen durch die Shooter und Beat'em-ups und auch viele JRPGs. Genau, ne? Ja. Naja, das war das. Ja. Aber deswegen habe ich die so ein bisschen außer Acht gelassen, die PS3. Du hast das Slim-Modell, ich habe die Fett, mhm, aber auch erst die zweite Revision. Die erste Revision war ja die mit den... 4 USB-Slots, die noch PlayStation 2-Spiele lesen konnte. Ja, richtig. Die gab es ja nur... In der ersten Auflage quasi. Genau, vielleicht, ja. Weiß nicht, wie viele, aber ganz kurz nur, ja. Genau. Und dann kam die zweite Revision, die sich mehr gelohnt hat. Die haben halt 2 USB-Slots rausgelassen, die haben den Card-Reader weggelassen. Ja. Dadurch wurde die Konsole halt günstiger. Also Produktionskosten wurden günstiger und die haben damit halt dann mehr verdient. Ja, stimmt. Oder wurde die sogar runtergesetzt schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, erst mit der Slim, aber da bin ich mir gar nicht so wahnsinnig sicher. Auf jeden Fall hatte ich die zweite Revision, die halt keine PlayStation 2 Spiele spielen konnte. Konnte aber PlayStation 1 Spiele abspielen. Richtig. Weil ich auch ganz gut fand. Ja. Sogar noch abgescaled. Ja, stimmt. Ist total geil an sich. Du brauchst ja auch keine Memory Cards mehr, kannst ja intern alles speichern und so. Total cool. Bei mir ist das ja so, ich habe eine japanische PS3. Ja. Ich habe nämlich damals, als es so weit war, dass ich eine brauchte, und zwar zu Heavy Rain, das war mein System-Seller. Ich wollte unbedingt Heavy Rain spielen, weil mir Fahrenheit so gut gefallen hat. Und deswegen war für mich klar, wenn Heavy Rain kommt, muss ich die Konsole haben. Und habe dann halt überlegt, ja okay, jetzt gibt's ja auch schon die Slim und so. Und dann kam zu der Zeit die Final Fantasy 13 PlayStation 3 raus, in Japan allerdings nur. Ja, und dann habe ich halt von meiner Frau, oder damals halt noch Freundin, aber von der Sarah, habe ich die PlayStation 3 geschenkt gekriegt, zu Weihnachten, im Final Fantasy 13 Modell, also limitiert, und die, das war mega kompliziert, über 3 Ecken irgendwie hat die in Japan einen Bekannten von uns, der vor Ort war, die kaufen geschickt, und dann hat das nicht richtig geklappt, und bis die dann hier rüber geschickt war, und was weiß ich, also war relativ kompliziert, und im Endeffekt kam es aber an und alles war gut und ich war ziemlich überwältigt. Aber du wolltest darauf hinaus, dass du damit keine PlayStation 1 Spiele spielen kannst, weil die Region locked ist, ne? Ich kann PlayStation 1 Spiele spielen, japanische. Aber japanische nur. Ja, ganz genau. Das ist nämlich total verrückt, weil die PlayStation 3 ist ja an sich nicht Region locked. Ich kann jedes Mal Fallspiele kann ich spielen. Ja. Aber die japanischen Spiele, die, sind, die PS1-Spiele, klappen nur in Japanisch dann, weil ich eine japanische Konsole habe. Aber was soll's, meine Konsole ist wunderschön. Sie ist weiß und sie hat eine pinke Lightning drauf. Ja, die sieht echt schön aus. Aus 13. Ja. Die sieht echt schön aus. Ja. Da gibt es noch eine ganz traurige Story. Also ich habe Final Fantasy 13 kurz vorm Endboss gespielt und irgendwie hat sich meine PlayStation aufgehangen und ich musste die einfach formatieren. Oh scheiße. Alle Safe Games weg. Oh nein. Also habe ich das Spiel auch nie beendet. Ich habe danach nie wieder angefangen. Da hat man auch keinen Bock drauf. Kurz vorm Endboss. Der Einzige, was du machen kannst, ist dir dann irgendwie ein Let's Play angucken vom Ende. Ja, habe ich gemacht. Ja. Aber ist halt nicht dasselbe. Ist irgendwie auch, das Gefühl ist anders. Ja, ne? Ja, genau. Ja, und jetzt haben wir uns zusammengesetzt, um euch die Top 5 der besten, unsere Top 5 der PlayStation 3 Spiele zu präsentieren. Ich habe versucht, mich einigermaßen auf Exklusivtitel zu beschränken. Ich habe, glaube ich, auch 4 von 5 in meiner Top 5 sind Exklusivtitel. Ich habe nur 2 von 5 geschafft. Ja, stimmt. Nur die beiden. Ja, richtig. Aber macht nichts. Ja. Du hast ja keine 360, deswegen ist das genau, für mich anderes. Genau, alles exklusiv. Ja, genau. ja, ansonsten, ja, auch die PlayStation 3 hat eigentlich sehr viele schöne Indie- und Download-Titel bekommen und erfahren, die sehr, sehr besonders sind und wo sehr coole Sachen dabei waren. Tokyo Jungle. Ach, yo, da spielst du so Tiere und rennst in Tokio rum. Genau, ne? Du bist in so einem postapokalyptischen Tokio, halt so alles verwachsen, keine Menschheit mehr und du spielst halt wilde Tiere. Du suchst ja am Anfang ein Tier aus, am Anfang fängst du an, du kannst aussuchen Katze oder Hund und lebst dann quasi als Tier in Tokio. Du hast Bezirke, wo dann irgendwie gerade du nicht hin kannst, weil da Raubtiere sind und deine Strategie ist halt, du musst kleinere Tiere fressen, um halt selber stärker zu werden, um dann irgendwie andere, wenn du jetzt eine Katze anfängst, fängst halt an, Hasen zu fangen, fängst den Hasen, frisst den, bekommst ein bisschen mehr Life, bekommst ein bisschen mehr Ausdauer, findest dann irgendwie eine Katzenpartnerin, kannst ja ein paaren, dadurch werden die nächste Generation wieder ein bisschen stärker als die vorherige, dann kannst du die wieder spielen und musst versuchen, dann ganz Tokio quasi zu erkunden oder einzunehmen. Abgefahren, also, was für ein Konzept? Abgefahrenes Spielprinzip und du konntest nachher so richtig abgefahrene Sachen, irgendwie ein Krokodil spielen, dann irgendwie nachher gab es noch DLCs mit Dinosauriern und warte, Säbelzahntiger. Aber du konntest halt auch irgendwie, du konntest auch mit dem Hasen spielen. Du warst dann halt ultraleichte Beute und so. Ja. Total abgefahren und fand ich wirklich gut. Das habe ich zum Beispiel nie gespielt. Ich bin ja mehr der Story-Nerd. Ich habe dann so Arzi und so Arzi-Fazi-Sachen fahre ich ja drauf ab, die so künstlerisch wertvoll sind, sag ich mal. Ich habe Rain zum Beispiel gespielt, wunderschön, wo du als wie so eine Art Geist irgendwie so durch die Gegend läufst und wenn du in den Regen trittst, dann bist du sichtbar für die Gegner, weil der Regen deine Silhouette quasi sichtbar macht und du musst dich dann unterstellen und rumschleichen und sowas, ziemlich abgefahren, sehr hübsch. Brothers ist absolut wunderschön, A Tale of Two Sons, ja. Ein Spiel, im Prinzip ein Koop-Spiel, was man alleine spielt. Und zwar steuerst du mit dem linken Stick den einen Charakter und mit dem rechten Stick den anderen Charakter. Tale of Two Thumbs. Tale of Two Thumbs, ganz genau, ja, so könnte man sagen. Und das ist halt ein richtiges Abenteuerspiel. Mich hat das so ein bisschen wie an so eine klassische so Fantasy-Reise erinnert, wie so ein Hobbit oder so, wo du richtig verschiedene Stationen abläufst, Charaktere triffst und so. Sehr dramatisch und es ist kein Wort da drin gesprochen. Es kommt komplett ohne Worte aus. Mit so einer Fantasiesprache, die aber halt nicht untertitelt ist und so. Und du weißt trotzdem, was die aussagen wollen. Ist sehr, sehr schön. Ja. Von Josef Fares, einem schwedischen Regisseur eigentlich, der eigentlich Komödien gemacht hat und dann mit Starbreeze zusammen halt dieses Spiel gemacht hat. Und jetzt wurde auf E3 angekündigt, dieses Way Out heißt es, glaube ich. Ne? Dieses mit dem Gefängnisinsasse, ne? Genau, stimmt. Das sind auch Brüder. Genau, ja. Ja, das ist auch von ihm. Das ist quasi das Nachfolgespiel. Das sah richtig gut aus. Total. Ja. Also viele coole Indie-Sachen, auch Ib und Ob fand ich total toll, so ein Oben und Unten, so ein Parallelspiel, so ein Jump'n'Run irgendwie, keine Ahnung, viele tolle Sachen. Oder halt Download-Sachen, die es auch für 360 gab hier. Haben wir den Film von gesehen? Scott Pilgrim. Ah, jo, das Scott Spiel Pilgrim war ziemlich cool. Das war auch so ein klassischer Brawler, ne? Ja. Fand ich auch richtig gut, der Film war auch nice. Ja. Ja, und jetzt reden wir über Spiele, über unsere Top 5. Wie gesagt, also alle möglichen Titel, die es auch auf allen Konsolen zu der Zeit gab, also irgendwie jetzt Wii U oder 360 und halt auf der PS3, Da gibt es die meisten Sachen wirklich spottgünstig. Also geht ja, mal wirklich, geht mal bei Rebuy schauen. Da könnt ihr euch dumm und dusselig kaufen. Da kriegt ihr ein Paket für 50 Euro mit 40 Spielen drin. Also ohne Flachs. Ja, Flachs. Das ist Wahnsinn. Ne? Und die Konsolen sind auch nicht mehr teuer. Also gebraucht oder ich weiß nicht, vielleicht in dem einen oder anderen Laden sogar noch mal richtig günstig irgendwie eine neue schießen. Könnte sein, ja. Und das ist schon eine tolle Sache. Die PS3 ist eine super Konsole und wie gesagt auch Blu-ray-Player. Einmal kaufen bitte, und zwar mit folgenden 10 Titeln, die wir euch jetzt vorstellen werden. Wobei da, glaube ich, auch einige höherpreisige dabei sind. Ja, so ein, zwei Sachen muss man paar Mark mehr hinlegen. Dein Platz 5, dein Platz 3. Ja. Mein Platz 5. Und auch mein Platz 1. Nee, mein Platz 2 auch, ja. Ja gut, aber kommen wir erstmal zum Platz 5. Fangen wir oben an, genau. Du fängst auch direkt mit dem abgefahrensten Titel der gesamten Bibliothek an, der mir auch immer noch fehlt, den ich gerne hätte. Und der eigentlich der geistige Nachfolger zu Pokémon Snap ist. Stimmt. Und zwar? Ich bin, wenn ich nächstes Jahr in Japan bin, da werde ich einfach mal gucken, ob ich den irgendwo günstig finde. Ja, und wenn du den günstig findest, bring mir mit. Klar, wäre ich. Oh, wenn du nächstes Jahr in Japan bist, Alter. Ja, ich gebe dir eine Liste mit, was du kaufen musst. Ich nehme einfach keine Anziehsachen mit. Ich werde nur einen Koffer, wo einfach überall so Spiele, die werden nur voll mit Spielen sein. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich nicht, aber ich werde auf jeden Fall ein paar Spiele kaufen. Glaube ich auch. Ja, aber hier habe ich mir Hakuna Matata, oder besser bekannt, glaube ich, in Amerika als Afrika. Mhm. Ist, wie der Name schon sagt... Kam nicht in Deutschland raus, ne? Kam nicht in Deutschland raus, ne. Ist ein Fotosafari-Spiel. Spielt in Afrika. Das ist ja ein Ding. Und, ja. Ja, man ist in einem Basecamp und arbeitet für National Geographic als freier Mitarbeiter quasi. Ja. Und bekommt dann Aufträge. Die Anfangsaufträge sind halt... fotografiere irgendwie Antilopen. Dann fährt man von dem Basecamp aus mit einem Auto, mit so einem Jeep in die Pampa raus, in so einen Nationalpark und steigt dann aus und pirscht sich durch Gebüsche und so langsam an die Antilopen jetzt zum Beispiel ran und versucht ein möglichst schönes Bild zu machen. Sprich, entweder eine Antilope beim Wassertrinken zu erwischen oder eine Antilope, wie die gerade springt oder rennt, oder man versucht, viele Antilopen auf einmal auf dem Bild zu bekommen. Wenn man dann zufrieden ist mit seinen Bildern, geht man zurück ins Basecamp und hat dann da seinen kleinen Laptop, lädt die Bilder darauf und schickt die dann an National Geographic oder an den jeweiligen Typ, der den Auftrag gegeben hat. Und der bewertet dann die Bilder. Der gibt dir vorher auch so ein paar Kriterien. Entweder irgendwie ein Bild beim Essen oder so, und dann bewertet er die Bilder, wie gut du getroffen hast, und dafür gibt's dann halt deine Gage. Mhm. So gut wie die sind, dann werden die halt da und da veröffentlicht und dann gibt's halt die Gage. Das ist auch richtig gut, das Spiel. und du bekommst deine Gage, hast dann einen Online-Katalog, wo du dir dann irgendwie eine bessere Kamera kaufen kannst, einen besseren Zoom, irgendwie ein Stativ für die Kamera, einen Selbstauslöser, ein Zelt, damit du auch über Nacht in der Pampa bleiben kannst, um nachts irgendwelche besonderen Tiere zu fangen. Und so geht's dann halt weiter, und alle paar Quests oder Aufgabenbereiche gibt's halt immer so eine Sonderaufgabe. Zum Beispiel die erste ist, mach einen Snapshot von einem Leoparden, während der eine Antilope jagt. So, da kriegst du halt nicht so einfach hin, und wirst dann, das ist dann quasi der Bossgegner für das Spiel. Und zum Beispiel bei dem ersten, wo du den Gepard irgendwie ein Foto machen musst, fährst du dann, oder der Kollege, also der NPC, fährt dann den Jeep. Und ach, du sitzt musst auf dann das Foto Jeep schießen, ne? Du musst im richtigen Moment das Foto schießen, wenn der gerade quasi die Antilope versucht zu fangen, zum Beispiel. Und das ist halt so super, weil du bist auf dem Jeep und alles wackelt und du musst irgendwie das Bild zu machen, und dann rennt der weg und der fährt wieder hin. Macht ist es nicht sogar so, dass sehr, du den, viel Spaß, dass du die Motion-Sensorik von dem DualShock, ja, von dem Six-Axis, ja. Genau. Man fühlt sich halt so nach kurz, das ist halt so ein Spiel, wenn du einen stressigen Tag hattest, gehst du in das Spiel rein, hast schöne Umgebung, und dann sah für seine Zeit wirklich super aus. Sehr schön, die, ja. Die Animationen von den Tieren, boah. Ja, die sahen super realistisch, ja, aus. Gerade wenn man so fotorealistisch, sehr, sehr schön, ja. Elefanten irgendwie, stimmt, an so einem Wasserloch, die dann mit dem Rüssel dann Wasser spritzen und sich selber nass machen und so, boah, Wahnsinn. Und das ist einfach so ein Calm-Down-Spiel. Du kannst irgendwie eine Stunde spielen, ein paar Fotos machen, kommst schön runter, hast lockere Musik so im Hintergrund. Macht wirklich, wirklich Spaß. Ich habe gerade mal währenddessen ein bisschen geguckt, weil ich habe es ja auch nicht. Und ich habe mal bei Amazon irgendwie einen Marketplace-Verkäufer für 10 Euro habe ich es gesehen. Okay, zum Teil auch typisch Amazon, halt so Leute, die ja, denken, ja, ist 80, selten, 170 Euro, ja, weißt Quatsch. Du, wo ihr einen Kopf packst. Bei eBay ist es auch so, weiß nicht, für 60 Euro Sofortkauf, aber auch für 1 Euro Gebot drin. Also ja. Irgendwas so zwischen 10 und 30 Euro würde ich mal schätzen. Ich wollte gerade sagen, mit 30 Euro liegt man relativ gut. Also würde ich dafür auf jeden Fall ausgeben, wenn man so Sachen mag. Wenn man jetzt natürlich nur irgendwie Action und Geballer haben will, ist das natürlich nicht. Das ist halt irgendwie nicht der richtige Titel. Also sind halt auch dann mal so Aufgaben drin, wo man irgendwie einfach nur ein Stativ hinstellen muss auf eine bestimmte Stelle und dann halt irgendwie weit weggehen muss, damit irgendwelche Erdmännchen aus den Löchern kommen und dann beim Essen fotografiert werden und so. Ja. Ist halt kein Action-Titel. Aber erstens ein Exklusivtitel für die PlayStation 3, zweitens nicht in Deutschland zu haben. Komplett auf Englisch spielbar, auch die japanische Version und... Du hast die koreanische Version, oder ne? Oder koreanische, ja. Genau. Ja. Die sind ja meistens mit englischem Untertitel oder generell komplett auf Englisch die Menüs. Ja. Und ja, also sehr zu empfehlen. Cool. War auf jeden Fall ein anderer Titel. Ja, vollkommen. Also vom Genre her einfach mal was ganz Besonderes. Und Sony hat sich halt bei ein, zwei so Titeln irgendwie was getraut auf der PS3. Genau, so mit ein, zwei so richtigen Freak-Titeln, wo du denkst, okay, das ist aber mutig. Und das ist eine schöne Sache. Ja, hier in dem Booklet ist ja auch dieses Enquantic drin. Jo, wir... Aquantos Holiday. Aquanauts. Aquanauts Holiday. Aquanauts Holiday. Das ist, ich hatte mal ein paar Videos von gesehen, das ist so ein bisschen wie, wie hießen die beiden Wii-Titel nochmal? Ach, Anders, Endless Ocean Endless oder so. Ocean und Endless Ocean 2, so in der Art ist halt auch. Mhm. Oder halt wie jetzt so ein bisschen. Ja, Das soll auch ganz gut sein, auch grafisch sieht das ganz gut aus. Ja, finde ich natürlich spannend. Also Unterwassergeschichten finde ich immer spannend. Ja. Ja. Also, toll. Klare Kaufempfehlung, Hakuna Matata oder Afrika. Guckt es euch an. Das findet ihr wahrscheinlich eher nicht bei Rebuy. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber schaut einfach mal, haltet mal die Augen auf. Lohnt sich, ist was Besonderes. Auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall mal was Schönes für die Sammlung. Ja, durchaus. Ja. Dein Platz 5? Mein Platz 5 ist kein Exklusivtitel, aber ein Spiel... Aber exklusiv Sony, ne? Hier steht sogar nur auf PlayStation drauf. Kann gut sein, dass es kein Xbox-Teil davon gibt. Nee, Xbox nicht. Halt nur den Wiederteil. Ah, echt? Ja, dann bin ich ja doch bei Exklusivität hier. Dragon's Crown von Vanillaware. Oh, einer meiner Lieblingsfirmen. Gepublished tatsächlich von Miss America, sehe ich gerade. Und Atlas. Alle verrückten Firmen drin. Total, ja, die verrückten, geilen Japano-Firmen. Atlas, Vanillaware und Miss America. Aber Vanillaware macht ja, hier, die haben ja Odin's 4 gemacht und das war auch so gut, ne? Muramasa, The Demon Blade und jetzt wird ja Odin's 4 nochmal in der Version Leifbrasier irgendwie neu aufgelegt, also total geil. An Vanillaware ist ja der Artstyle, die haben ja einfach einen unfassbar einzigartigen Artstyle, der wirklich eine Mischung aus Manga, Anime und aber so westlicher Fantasy-Kunst ist. Ja. Also ich sag mal so 80er Jahre Heavy Metal Cover. Das ist unglaublich. Also, aber dann trotzdem diese Fusion, die kreiert nicht nur eine Mischung, ist nicht nur Teile davon und Teile davon, sondern es kreiert einen Grafikstil. Wenn du ein Bild siehst, weißt du sofort, okay, das muss Vanillaware sein. Und deswegen liebe ich diese Company. Und außerdem sind die Spiele halt auch gut. Die machen jetzt nicht einfach nur tolle Grafik, die machen auch wirklich abgefahrene Spiele, die vielleicht nicht mal irgendwie genremäßig die totalen Überflieger sind und irgendwie alles revolutionieren, aber die machen einfach alles, was sie in diesem Genre so machen müssen, sich zu behaupten, dass das perfektionieren die annähernd. Ja, Dragon's Crown ist so ein bisschen wie Blizzard, ne? Die erfinden nichts Neues, sondern die nehmen sich ein Genre. Nehmen sich auch Zeit für ihre Titel. Nehmen sich Zeit und dann hauen die aber einen Titel raus, wo alle sagen, der ist so smooth zu spielen. Ja. Und alles handgezeichnet, ne? Bei Richtig, also alles komplett handgezeichnet und mit einer Framerate, da packst du dir einen Kopf. Das ist, also die Animationen, die sind super so flüssig, butterweich und so geil. Ja. Das ist fantastisch und die sind so detailliert gezeichnet. Das ist, also wirklich, das sucht seinesgleichen. Optisch ist es eine wahre Wonne für jeden Freund von handgezeichneter Grafik. Also es ist jetzt nicht irgendwie so Pixel-Style oder auch nicht Anime, Manga-mäßig, quietschbunt, sondern wirklich total einzigartig. Googelt einfach mal nach Vanillaware und guckt euch ein paar Sachen. Guckt euch Fotos von Dragon's Crown oder halt Videos von Odin's 4 oder so an. Das ist wunderschön. Odin's 4 war so gut, ne? Ja, Und Dragon's Crown ist ein Side-Scroll, ja, kein richtiger Prügler, sondern mehr so ein Side-Scroll RPG, Action, ja, Action-RPG RPG, ja, so, genau. Ja. So am ehesten kann man es vergleichen mit Golden Axe. Ist eigentlich so ein klassischer, perfekter Vergleich, ist Golden Axe. Du rennst von links nach rechts und klopfst halt Gegner kaputt, stufst aber dabei auf, kriegst halt irgendwie Levels, die du aufsteigst, wirst stärker, kannst neue Waffen kaufen. Gut, das ist alles bei Golden Axe ist nicht so, ne? Ja, ist halt mehr arcadig. Aber das ist so halt hier Stil so der RPG-Part. So. Genau, hier hast du halt wirklich eine Stadt, in die du zurückkehrst. Ja. Da kriegst du neue Aufträge vom König oder von irgendwelchen anderen Leuten. Du kannst beim Magier, kannst du irgendwie die Seelen von den gefallenen Kriegern, die du auf deinen Abenteuern irgendwie einsammelst sozusagen, ja, die kannst du da wiederbeleben. So kriegst du eine riesige Riege an neuen Figuren, mit denen du spielen kannst. Denn du kannst ja auch eine Party zusammenstellen. Ja. Du kannst es, wenn du willst, komplett alleine durchspielen. Aber du kannst da bis zu 3 Kollegen mit reinholen in das Spiel. Es gibt sechs verschiedene Charakterklassen. Amazone, Zauberer, mit wem hast du denn durchgespielt? Paladin, Amazone. Amazone? Ja. Ich habe mit dem Zwergenkrieger durchgespielt. Ja, der ist auch geil. Ja. Ja, der ist auch cool, der Zwerg. Dann gibt es eine Bogenschützin noch, noch eine Hexe und so einen ganz klassischen Krieger, so einen ganz stumpfen, mega fetten Krieger. Die sind halt auch, optisch sind die auch unfassbar überzeichnet. Also die Hexe zum Beispiel hat wahnsinnig gigantische Brüste. Das ist unfassbar. Die Amazone, die ist halt auch so gut wie nackt im Prinzip, aber halt brutal muskulös. Ja, hat ja, nicht stimmt, so eine große Oberweite, weil die halt einfach nur aus puren Muskeln besteht. Ja. Die hat einen Arsch, der ist so muskulös. Kann die Leute, ja, da kannst du Nüsse mit knacken und Leute verkloppen. Ja. Das ist unglaublich. Also es ist halt mega, mega, mega überzeichnet. Und das hat auch damit leichte, sag ich mal, Kritik eingefahren, ja, ja, weil Leute Sexismus gesagt haben, ey, wollt ihr uns verarschen? Aber der Gag an dem Spiel ist halt, dass alle so überzeichnet sind. Der Krieger, der ist breiter, als der hoch ist. Ja, ja, genau. Und die Taille von dem ist trotzdem ist genauso so schmal wie beide minimal, Füße nebeneinander. Ja. Als ob der keine Beine so wirklich hätte. Der hat einfach nur Brust und Schulter und Armmuskeln. Ja, genau. So ist halt vollkommen übertrieben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es halt genauso in den ganzen Fantasy-Geschichten, die man so kennt und Romanen oder Filmen. Ist ja auch so. Ist es halt so. Es ist halt das Stereotyp. Und die haben das einfach bis zum Maximum haben die das aufgespießt. Aber das ist ja auch so deren Sache, ne? Also das ist bei Odin Sphere ist ja auch immer alles so überzeichnet. Ja, wobei das halt nicht mit Sexismus zu kämpfen hat. Nein, und die anderen Titel von denen auch nicht, ne? Grim Grimoire oder... Nee, Grim Grimoire auf keinen Fall. Muramasa auch nicht. Also, Muramasa meine ich. Dragon's Crown ist halt schon sehr, sehr überzeichnet. Aber das war halt auch irgendwie der Spaß an dem Titel. Ja. Weil auch alles andere super überzeichnet sind. Auch irgendwie, wenn du da so einen Straßenpenner gefunden hast, der sah halt aus, als ob der halb mumifiziert war. Ich wollte gerade sagen, ja. Oder der Magier, der hatte einen Bart. Ja. So einen Bart hast du noch nie gesehen. Ist auch schön unten so zusammengebaut. Ja, wirklich. Also, faszinierend. Ja, auch ganz, der Zwerg, ganz tolles der war Spiel. Einfach genauso groß wie er breit. Der war einfach eine runde Kugel. Ja, der war einfach so ein Knubbel, ja. Und bestand auch nur aus Bart Muskeln eigentlich. Und Bart. Ja. Und Axt. Ja. Nee, also wirklich cool. Für alle Fantasy-Fans ein absolutes Must-Have. Es gibt auch einen Vita-Teil. Genau, mit Cross-Save übrigens. Ich habe es auf der PS3 stimmt. angefangen und dann halt irgendwie dann cross-gesaved. Und wenn ich irgendwie unten dann auf der Couch lag und wenn Yvonne Fernsehen geguckt habe, habe ich dann eine Runde einfach noch Dragon's Crown gespielt auf der Vita weiterhin. Nicht mal mit Remote, sondern wirklich mit beiden Versionen. Wirklich. Das ja, ist ja, richtig genau. geil. Ich habe beide Versionen gekauft und konnte dann Cross-Save so spielen. Boah, das bedeutet, dass ich die Vita-Version auch ganz dringend brauche, ja, damit ich mein New Game Plus anfangen kann. Ja, da würde ich auch gerne nochmal einsteigen. Man kann es auch online gegen, nicht gegeneinander, miteinander spielen. Ja, aber nur wenn du PlayStation Plus hast. Nur wenn du PlayStation Plus hast, ja. Naja, mega gutes Spiel, sehr umfangreich auch. Ich habe, glaube ich, irgendwie, ich müsste mal nachgucken. Ich habe relativ lange dafür gebraucht, weil man zwischendurch auch echt grinden muss, weil es nicht anders geht, muss man sagen. Es ist auch wirklich knackig, aber nicht frustrierend. Und du hast halt viele Sidequests, die sind optional. Du kannst viele Waffen bauen und finden. Dann kannst du die, wie das bei Diablo so ist, so klassisch, du kannst sie halt so quasi erkennen lassen. Ja, genau. Du kannst sie von so, so einer Magierin, kannst du die erkennen lassen, dann werden die Fähigkeiten freigesetzt und das kostet dann aber Geld. Also es ist so ein Bonbon-Spiel, ob du das machen willst oder nicht. Genau, wenn du Glück hast, kriegst du halt eine richtig krasse Waffe und wenn du Pech hast, kriegst du halt irgendeinen Müll raus. Genau, dann hast du da nichts von. Du kannst vorher ein bisschen sortieren, weil die ja schon in ihrer Seltenheit ein bisschen eingestuft werden, aber... Ja, kann es auch sein, dass du halt blöde Stats drauf hast, die dir nicht so viel bringen oder die vielleicht deinen Spielstil nicht so wirklich entsprechen. Ich habe gerade mal geguckt, also ist der Vita-Teil ist teuer. Ja, den Eindruck habe ich auch. Um die 40 Euro. Mhm. Also ist halt Neupreis immer noch ungefähr. Ja, klar, also vielleicht kriegt man, haben wir auch mal Glück bei eBay oder so. Mhm. Die PS3-Version sollte man so für um die 20 kriegen. Ja, genau. Also die gab es mal eine Weile für 25, glaube ich, oder 20 irgendwie neu. Im Laden, schaut einfach mal in euren lokalen Saturn oder Mediamarkt oder was. Vielleicht haben die noch eine Kopie rumfliegen, die raushauen wollen. Ja. Richtig geiles ich Game. Ich glaube sogar, dass der Saturn in Mörs, meine ich, habe ich letztes Mal gesehen, hat noch eine Vita-Version davon rumfliegen. Für 39, glaube ich. Okay. Der hat nämlich noch so 10, 15 Vita-Spiele rumstehen. Mhm. Ich kann mal nächstes Mal gucken, wenn ich da bin. Ich muss da eh jetzt nochmal hin. Ja, mach das mal. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Habe ich auch richtig gerne gespielt. Ja, auch Musik gut. Ja. Story-Elemente sind halt dünn, aber gut. Ja, aber macht das ist wirklich auch nicht Spaß. Und der Narrator, der ist großartig. Super, ne? Der ist richtig geil gesprochen, der die Story so ein bisschen vorantreibt. Die Charaktere haben gar keine großartige Sprachausgabe. Die sagen vielleicht mal so ein Wort, so Hallo oder so. Aber vor allen Dingen sagen die das auch so Hallo. Hallo. Aber der Narrator, der ist super und der erklärt die Geschichte halt auch echt ganz cool, wodurch das auch so einen Märchencharakter noch mehr kriegt. Ja. Okay, Platz 5 war das. Platz 4. Ich würde direkt weitermachen und dann zu dir rüberbouncen. Platz 4, genau. Platz 4 war mein allererster Titel für die PS3, bevor ich die Konsole besaß. Da gab es nämlich diese Tauschaktion bei GameStop. Gib uns 2 Spiele, zahl 10 Euro und krieg ein ganz neues Spiel. Mhm. Diese 999-Geschichte. Da habe ich mir Uncharted 2 klar gemacht und wusste, ach, das wird mit Sicherheit gut sein, das Spiel. Dann habe ich die Konsole bekommen, hatte dann noch kein Spiel. Aber das. Und dann habe ich das als allererstes halt auch gespielt. Und ich hatte Uncharted 1 vorher nicht gespielt, war da also nicht so ganz im Bilde, wusste nur, worum es geht. Und habe gedacht, ist halt so Indiana Jones, Tomb Raider-mäßig. Und Uncharted 2 ist für mich immer noch der beste Uncharted-Teil. Die Story ist geil und die Settings sind so unfassbar mit diesen ganzen Urvölkern und irgendwelchen Tempeln, die du da beackerst. Und dann kommst du ganz am Ende irgendwie noch auf ganz andere Spezies, auf die du triffst und so. Also es ist wirklich geschichtlich, es ist halt irgendwie Hanebüchen, klar, Logo. Ja, aber gut. Es ist halt spannend, diese Geschichte von Nathan Drake, der da in seinem Tagebuch von seinem Vater da oder Onkel oder was, ich weiß gar nicht mehr. Ja, so klassische Indiana-Jones-Geschichte. Genau, so richtig typisch. Ja. Also wenn irgendjemand mal irgendwann noch mal einen Indiana-Jones-Titel macht, bitte, es gibt nur eine Firma, die es darf, und zwar Naughty Dog. Ja. Und die soll auch eigentlich nur Uncharted 6 dann quasi machen. Als Film. Und dann soll da einfach Indiana Jones draufstehen. Ja. Das ist wirklich, im Endeffekt ist das Indiana Jones, nichts anderes. Aber wenn man da Bock drauf hat, ist das richtig geil. Halt in der Neuzeit, jetzt nicht zu Nazi-Zeit oder was, ne, wo Indiana Jones gespielt hat. Aber wahnsinnig gut. Extrem cineastisch und natürlich alles gescriptet ohne Ende. Das heißt, im Prinzip spielst du halt einen Spielfilm. Ja. Aber trotzdem sind die Spielelemente stark und auch umfangreich genug, dass du das Gefühl hast, du spielst halt einen Action-Titel. Und das führt sich halt so weiter mit der Uncharted 3. Uncharted 4 ist halt so dermaßen cineastisch und so toll in Szene gesetzt. Die Dialoge, die sind so Hollywood. Mhm. Wenn man da auf richtiges so Popcorn-Action-Adventure-Kino-Spielspaß abfährt, dann ist das die Reihe, mit der man glücklich wird. Fertig aus. Und Uncharted 2 ist für mich einfach der beste Teil. Vielleicht, weil ich den zuallererst gespielt habe. Kann natürlich sein. So, ne, bei den Spieleserien. Ich finde, bei vielen Spieleserien ist für mich so der erste Teil immer der, der die Serie definiert und das meistens auch der beste. Ja. Oder zumindest den, womit man eingestiegen ist. Ja, genau. Der beste. Ja, weil das dann den Zauber am meisten ausmacht. Genau, ne? man kannte schon vorher so Genres, so Popcorn, Kinospiele, aber halt in dem Setting und zu der Zeit und so war das halt so die Sache, wo man sagen musste, okay, das ist jetzt halt Nonplusultra. Ja, vor allen Dingen muss man ja sagen, die Grafik von Uncharted, die ist halt die war unfassbar. Ja. Ne, die ist wirklich, du hast das Gefühl, du rennst da durch den Dschungel. Da sieht nichts nach Comic oder nach Videospiel aus. Das sieht alles aus wie ein Spielfilm. Halt nicht hyperrealistisch und auch ein bisschen überzeichnet mit den ganzen fetten Tempeln und so. Aber die Charaktere, das Voice Acting, die Mimik der Figuren, was die so an Facial Recognition aufgenommen haben, Mocaps und so, super gut. Auch so eine Sache, die gerade mit Xbox 360 und PlayStation 3 groß geworden ist. Da haben vorher, war man halt limitiert, konnte es nicht so umsetzen und ach Gott, jetzt mittlerweile mit der PlayStation 4, was da an Face-Animationen und so. Ja, das ist ja gerade, du hast ja gerade noch gesagt, Until Dawn. Ja, das ist ja super. Da sind ja nur hochkarätige, sag ich mal so, also nicht hochkarätige, aber viele gute Schauspieler. Ja, vor allem, das kommt ja jetzt auch viel. Schauspieler, die in Videospielen quasi Charaktere übernehmen. Einfach mit dem Motion Capturing und alles. Das ist eigentlich der perfekte Übergang zu deinem Platz. Ja, hier. Genau. Ja. Denn da haben wir ein Spiel mit dem Namen Heavy Rain. Was ja, wie gesagt, mein System-Seller war. Dein System-Seller. Und nicht in meiner Top 5 auftaucht. Weil du das Ende nicht gut fandest. Ich fand das Ende blöd, ich fand das Spiel super gut, mega spannend. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, geil, und ich will unbedingt weiterspielen. Und wie geht's wohl zu Ende und so. Ja. Und das Ende hat mich leider persönlich extrem enttäuscht. Und außerdem war die Steuerung halt auch echt für'n Eimer, muss man ja sagen. Und ja, das Franzosen, ne? Ja, genau, haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen. Die Franzosen wollen unbedingt immer alles neu machen oder wenigstens irgendwas im Spiel neu machen. Genau. Und meines Erachtens nach ist David Cage, der Head of, was weiß ich, also der Chef von Quantic Dream, ja, aber auch der Game Designer und so. Das ist der Writer jetzt von dem Spiel auch gewesen. Richtig. Der ist halt, der hätte einfach Regisseur werden sollen. Genau, er hätte Filme machen sollen, keine Videospiele. Richtig, der macht leider keine guten Videospiele. Bei Hideo Kojima ist es so ein Mischding. Der hätte genauso gut ein mega geiler Regisseur werden können. Der kann beides machen. Der kann halt beides, aber das will David Cage auch. Aber die Spiele werden einfach nicht so gut. Spielerisch ist es leider einfach rumrennen und die Interaktion, die fühlt sich halt komisch an. Ein bisschen zu kompliziert auch, ne? Also zu viel gewollt. Weiß ich nicht, ich glaube ganz am Anfang unter der Dusche, du musst Wasser aufdrehen, ist geil, du musst dir die Zähne putzen. Und dann musst genau du die Stick Zähne, genau, du musst mit dem Stick, wie bei so einem Kampfspiel, so eine Halbkreisdrehung machen oder so. Oder Viertelkreis. Ja, ist, total. Damit sich das so anfühlt, als ob du also irgendwie. Ich putze, wenn du halt Klinke drückst. Ja, genau, dann arbeitest du nicht mit deinem Daumen. Ja. Also das macht einfach überhaupt null Sinn. Genau. Es gab ja auch noch eine geupdatete Version für die PlayStation 3, also diese Move-Version, wo du mit dem Move-Controller spielst. Habe ich nie gespielt, obwohl ich einen Move-Controller habe. Das macht, glaube ich, mehr gefragt, Sinn. Ob das mehr Sinn macht. Weil du dann nämlich wahrscheinlich wie eine Türklinke einfach runterdrückst mit dem Move-Controller. Das könnte gut sein. Das ich glaube, ich konnte das nicht spielen, weil ich dieses extra Ding, das was bei dem Nintendo, bei der Wii des Nunchuk ist, das habe ich nicht für die PlayStation 3. Ah, okay. Ich glaube, das geht nicht ohne. Ja, wollen wir mal kurz aufs Spiel eingehen? Ja, also, bitte. Ich bin jetzt direkt am Ranten hier. Also einfach Flame. Nur Hate. Ja. Nee, also an sich ist es ja auch ein tolles Spiel. Ich war nur persönlich vom Ende nicht begeistert. Also erzähl mal, warum das in deiner Top 5 gelistet ist. Ich fand's imposant. Also man spielt halt, wie heißt der denn nochmal? Stellt sich drauf. Ethan! So war der Sohn, ne? Das war der Sohn, genau. Aber man spielt halt einen Familienvater, der ganz am Anfang in die Mall geht und seinen kleinen Sohn verliert. Ja, er hat zwei Söhne und der eine Sohn geht verloren in der Menschenmasse. Das fand ich schon irgendwie bedrückend. Ich glaube, der heißt gar nicht Ethan. Der heißt auch nicht Ethan, oder? Nee, das war Quatsch, glaube ich. Ist ja auch jetzt erstmal egal. Ist auch eigentlich egal. Einer der beiden Söhne ist auf jeden Fall verschwunden. Richtig, und dann fängt er halt an, Polizei wird halt eingeschaltet und man spielt... Ja, Moment, also ich meine, das geht ja recht schnell, dass du aus der Mall rauskommst und der wird halt überfahren. Ach ja, stimmt, der genau. Der stirbt. Stimmt. Der erste Sohn stirbt und... stimmt, hast du recht, so war das. Ja, das ist halt das Dramatische. Stirbt, am Anfang richtig. Hast du noch wirklich heiles Familienleben. Er ist, genau, das Spiel beginnt... Er ist, glaube ich, Architekt. Genau, das Spiel beginnt in seinem Haus, ein ganz normaler Morgen. Du stehst auf, gehst duschen, putzt dir die Zähne und dann kannst du dich entscheiden. Gehst zu einer Frau, umarmst sie, dann macht die Frühstück. Gehst mit den Kindern kurz in den Garten, kannst mit denen nämlich dann spielen. Ja, dann genau. So ein kleines Tutorial mit so Holzschwertern. Das ist ganz cool. Gehst dann so ein erstes Kampftutorial und dann gehst du nämlich ins Büro und musst als Architekt eine Zeichnung fertig machen. Und dann heißt es nämlich irgendwie, wir fahren jetzt zum Mall und genau, dann ist er nämlich verschwunden. Dann rennst du wie wild durch die Mall, gehst raus und dann wird er überfahren. Richtig. Und dann hast du so einen richtig zerrissenen Typ, der ist einfach... Ja, ne, direkt Scheidung, weil die Frau ihn wahrscheinlich dafür verantwortlich macht. Oder weil die das zu fertig macht, dass der eine Sohn halt gestorben ist. Das ist natürlich mega dramatisch. Und dann hast du so den richtig klassischen, abgeranzten Typen irgendwie, 3-Tage-Bart, so, ne? Ja. Und dann ab und zu darf der andere Sohn jemand besuchen kommen, dann gibt's so Mikrowellenfraß, so. Und er ist halt so richtig runtergekommen und in so einem Apartment und ist halt echt dramatisch. Ach, guck mal, das ist sogar nach dem 10. Geburtstag von dem Sohn, der heißt Jason, der Sohn. Jason war es, und Ethan Mars ist nämlich der Vater. Ach so, Ethan heißt der Hauptcharakter, okay, so. Genau. Genau, die gehen, also der 10. Geburtstag war gerade, dann gehen die shoppen in der Shopping Mall und, genau, boah, das war, fand ich auch so, Spooky, da haben die doch von dem Clown haben die so Luftballons gekauft und da ist er nämlich verschwunden gegangen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist er dann nachher so richtig down und der zweite Kind wird dann... Der wird dann entführt. Genau. Und dann geht es eigentlich richtig los. Genau, das ist im Prinzip der Aufhänger. Ja. Ne? Also die Grundsituation ist jetzt klar. Haben wir jetzt ein kleines bisschen vorweg gespoilert, aber das ist auch die erste halbe Stunde im Spiel. Ne? Also da passiert nicht und viel. Dann ist das der Aufhänger ist der zweite Sohn, der wird jetzt entführt. Und jetzt geht es darum, okay, das Ganze kann ich nicht nochmal durchleben. Ich muss den jetzt retten. Also gehe ich auf die Suche. Ja. So, und dann kommen die anderen Charaktere nämlich ins Spiel. Also, das ist eine Reporterin. Mit dem Ethan spielt man dann. Ja. Der geht auf eigene Faust quasi auf die Suche nach seinem Sohn. Richtig. Dann spielt man diese Reporterin. Genau, die den Fall quasi dokumentieren möchte Madison oder bearbeitet. Page, richtig, ja, stimmt. Und dann gibt es noch den Norman Jaden. Der ist FBI-Agent. FBI-Profiler. Profiler, ja. Profiler, mit dem, der hat auch abgespacede Sachen. Wenn du über der hat so Minority Report-mäßige. Brille aufziehst und du darfst ja auch nicht zu lange auf, weil er sonst völlig durchdreht und dann gar keine Infos mehr bekommt. Ja, der hat so eine, wie so eine Art. Wie so Google Glasses. Google Glasses, so eine Augmented Reality-Brille, aber dadurch kann der irgendwie quasi so. Schauplätze oder Tatorte kann der quasi analysieren. Ja, der kann auch so Sachen sichtbar machen, die man sonst nicht sieht. Richtig. Also so DNA-Spuren. Ja. Da gibt es ja am Anfang diese Szene, wo die an der Brücke sind. Und dann ziehst du die Brille mich auf und dann siehst du diese DNA-Spur, die irgendjemand hinterlassen hat. Die geht dann an der Brücke hoch und da findest du dann den ersten Hinweis. Quasi ja, ganz irgendwie. Genau. Und mit dem musst du halt so Hinweise finden. Genau. Aber er wird halt wahnsinnig, wenn er das Ding zu oft benutzt, weil es offensichtlich noch nicht besonders ausgereift ist und auf die menschliche Psyche eingeht und so. Ganz interessant, aber irgendwie fand ich ihn als uninteressantesten Charakter. Und dann gibt es halt noch den Scott Shelby. Das ist so ein Privatdetektiv, ne? Genau, der war früher bei der Polizei und bei der Marine, ein Veteran. Und der ist halt so ein richtig abgehalteter... Wie man den kennt, so ein bisschen säuft, zu dick, genau, ein bisschen schütteres Haar. Hat seine besten Tage hinter sich, so im beigen Trenchcoat an, genau. Und er wird dann halt nachher vom Ethan beauftragt, sich auch mit zu kümmern. Ja. Und das sind dann halt die vier spielbaren Charaktere. Und was ich eigentlich so am beeindruckendsten fand, von der Story abgesehen, dass man jeden immer wieder gespielt hat, aber jeder konnte auch zu jeder Zeit sterben. Ja. Und dann war der weg und er kam nicht wieder, du konntest nicht resetten und er hat ja in dieser Storyline gefehlt. Du konntest dann die Hinweise von den Personen halt nicht mehr bekommen und der hat dann halt einfach zum Lösen des gesamten Rätsels, also zum Finden des Kindes, hat ja einfach ein Strang gefehlt. Ja. Und hat die Sache was halt, es nicht unmöglich gemacht hat, aber es hat, nicht, aber es hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht und es war schwieriger, richtig? Ja. Es hat mehr Spaß gemacht, weil du so die Story aus vier verschiedenen Blickwinkeln betrachtet hast. Und das war natürlich total spannend, so von der reinen Erzählweise her total geil. Und ich fand, das ist so ein Spiel gewesen, wo man wirklich Entscheidungen getroffen hat, die auch Konsequenzen hatten. Ja, ich voll. Erinnere mich an die eine Szene, da war die in der Spur hinterher, da kommen die in so ein altes, verranztes Mehrfamilienhaus. Das ist ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Der FBI-Profiler und der Ethan, glaube ich, oder? Die kommen da beide rein und das ist so ein... Das ist eine Wohnung, genau die beiden, wo einfach überall Kreuze hängen und da ist so ein richtig abgefuckter Typ. Und er steht halt vor dir und... Ja, so ein mega fanatischer Freak so ein mega irgendwie. Die ganze... Christ. Alle Wände sind komplett voll mit Kreuzen. Und also wirklich nur Kreuze. Und Das ist wie so ein Kreuzverhör und dann... Kreuzverhör. Und dann geht's halt los und du hast den entführt und wir haben Informationen und dann kommt so eine leichte aggressive Musik, die immer schneller wird. Und dann gibt's halt einmal die Entscheidung, der Typ, den du quasi konfrontierst, packt nach hinten an seine Tasche. Und in dem Moment hast du vielleicht 2-3 Sekunden, wo zwei Möglichkeiten kommen. Erschießen oder warnen. Oder warnen, und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und die Musik wurde immer lauter. Und er hat hinten lang und dann bin ich auf Erschießen gegangen. Und der Typ fällt um und zieht dann so im letzten Moment, siehst du, wie die Hand so umfällt und hat einfach nur ein Kreuz in der Hand. Ja. Und ich dachte aber, der zieht eine Waffe und will uns umbringen. Na klar, ja, wie das auch eigentlich so ist. Und das dann, genau habe ich mir gedacht, fuck, der wollte nichts machen. Der wollte sich wahrscheinlich einfach nur erklären. Und die Entscheidung, dass viele Spiele sagen ja, wir haben Entscheidungen, die Konsequenzen tragen bis zum Ende des Spiels, ist immer nur eigentlich in 90% des Spiels halt dummes Gelaber. Ja. Das ist dann ja oder nein und dann hast du vielleicht irgendwie ein Haus, was dann da gebaut wird und dann doch nicht gebaut wird, aber null Relevanz fürs Spiel hat. Und das waren halt so Entscheidungen, die waren wirklich fürs Spiel relevant. Ja, und das gab es halt ganz, ganz oft. Ja. Da gab es diverse Also genau. Fast das ganze Spiel besteht ja eigentlich aus diesen Entscheidungen. Davon lebt ja auch das ganze Legat von Quantic Dream. Also ja, alle Spiele von denen bauen ja genau auf diesem System auf. Auch halt Fahrenheit, was ich sehr schätze, was halt auch ein total durches Matrix, du das bist der Einzige und Paralleluniversumsende hat, genau. Aber der Weg bis dahin, den fand ich halt großartig, deswegen konnte ich über das komische Ende hinweg sehen. Und jetzt auch der Nachfolger dann Beyond Two Souls, fand ich geiles Line-Up mit Ellen Page und Willem Dafoe. Aber der war von der Story her nicht so mega gut. Komisch geschrieben. Auch wieder so ein bisschen. Die Charaktere, die waren einfach schwach. Aber hier, um bei Heavy Rain zu bleiben, also die einzige Herausforderung gab es quasi mit dem Alan Mars, musstest du Ethan Mars, musstest du quasi vier Challenges, so im Spielprinzip Challenges machen, wo ein bisschen um Geschicklichkeit ging oder so. Und wenn du die geschafft hast, hast du halt vier Hinweise bekommen, wo der Sohn versteckt ist, und dann konntest du wirklich ganz genau am Ende bestimmen, wo der ist. Ja, genau, und je schwerer, wurde schwerer, wenn du hast eine Prüfung nicht geschafft, dann, wir sagen einfach mal, es gab den Hinweis irgendwie, der ist in der Stadt, in welcher Stadt, in welchem Stadtteil, dann in welchem Gebäude und dann in welcher Etage. Ja. Hast du eine Aufgabe nicht gestanden, dann wusstest du nur noch, in welchem Stadtteil und in welchem Gebäude, in welcher Stadt. Hast du zwei, dann wusstest du nur noch den Stadtteil und die Stadt selber. Ja, ja. Und so wurde es halt schwieriger, den zu finden. Ja, das war ganz clever gemacht. Und so ist es auch bis zum Ende halt richtig spannend geworden. Genau, ja. Ich fand halt persönlich leider die Auflösung richtig doof, aber das ist meine persönliche Meinung. Kann auch echt sein, dass viele Leute die richtig geil fanden und trotzdem spannend und auch plausibel. Ich fand es leider nicht plausibel, aber das ist wirklich ganz, ganz subjektiv. Und was ich auch ein bisschen schade fand, ist, diese ganzen Entscheidungen, die du getroffen hast, die haben sich auch auf das Ende ausgewirkt, aber das war nicht so schön gemacht. Und zwar wurden halt dann so, je nachdem, was du für Entscheidungen getroffen hast, wurden dann so Clips gezeigt. Was weiß ich. Ne? Ich meine, wir nehmen mal jetzt nichts vorweg. Ist auch klar, dass es mehr Enden gibt. Ja. Ne? Da haben wir ja gerade schon gesagt, wenn jemand stirbt, gibt es automatisch ein anderes Ende. Allerdings war das dann nicht so eine, beispielsweise eine durchgehende Videosequenz, die dich vollpackt, sondern es waren so einzelne Ausschnitte, einzelne kurze Videosequenzen, dann irgendwie, was weiß ich, dann hat sich der eine Charakter in den anderen verliebt, ja, wenn er tot war, natürlich nicht, ne? Ja, genau. Oder, was weiß ich, hast den Sohn gerettet und dann kommst du wieder mit deiner Frau zusammen oder halt nicht. Ja, aber ja, das waren so einzelne Sequenzen. Ja, das war nicht schön erzählt am Ende. Nee, weil das waren einzelne Videoclips, die dann so einfach aneinander geklatscht wurden, sozusagen, je nachdem, wie du gespielt hast. Ja. Und das wirkte so herausgerissen. Stimmt. Und das war am Ende mehr so wie man das so aus manchen so komischen Filmen kennt. So, ja, der und der ist danach da und da hingegangen. Ja, das ist irgendwie. Das ist das Ding geworden. Das war so ein bisschen irgendwie hat so gewirkt, lieblos. Ich sag mal, die haben irgendwie ein Budget und einen Abgabetermin gehabt. Ja, genau so wirkt das, Die letzte Stunde oder die letzten zwei Stunden hatten irgendwie keine Zeit mehr und mussten einfach... Lass mal schnell Sequenzen machen, jetzt, egal jetzt. Genau, wir müssen jetzt fertig werden, Schade wir machen jetzt eigentlich den Endkampf und dann kommen hier, wir machen fünf Sequenzen. Ja. Einmal ist die Frau tot, einmal ist die Frau nicht tot, einmal ist der tot, einmal ist der tot, einmal ist der tot. Und, ja. Oder alle leben und Kind ist nicht da, Kind ist da, du hast in der richtigen Position gefunden. Das war irgendwie jetzt so vorher diese, sagen wir mal, 20 Stunden vielleicht, die man gespielt hat oder... Ich glaube nicht ganz, nee, so lange ist es gar nicht. Nee, ich glaube nicht mal. Nee? Ich meine nicht mal. Ich hatte irgendwie länger in Erinnerung, ich weiß es nicht. Ich gucke mal gerade aus Spaß bei How Long to Beat nach. Genau, auf jeden Fall fand ich letzte Stunde oder die nachdem man quasi wusste, wo der Sohn ist und dann dieses letzte, um den quasi zu befreien oder nicht zu befreien, je nachdem, wie man gespielt hat, war halt irgendwie so, das muss man schnell fertig kriegen und dann haben wir es auch geschafft. Das war irgendwie nicht mehr so stimmig. Der Rest des Spiels war super stimmig so. Ja. Und halt auch, man musste halt so krasse Entscheidungen treffen. Irgendwann war man gefangen und hatte die Chance, sich irgendwie selber zu befreien. Da musste man überlegen, verstümmelt man sich jetzt dafür oder verstümmelt man sich nicht. Das sind so Entscheidungen. Ja, das war so klassische Saw-Momente, sag ich mal. Ne? Aber da habe ich mir gedacht, wenn man jetzt in der Situation ist, wie würde ich reagieren? Würde ich mir eine Hand oder einen Finger abschneiden, damit ich da rauskomme? Aber ich weiß... Keine Ahnung, wenn ich mir eine Hand abschneide, wie hoch ist die Chance, dass ich verblute? Ja. Also das ist ja halt einfach auch Hauptschlagader durch und das ist halt auch eine riesige Wunde. Oder hacke ich mir nur einen Finger ab? Und ich glaube, sowas gab es jedenfalls für mich bis dato noch nicht so in Videospielen, nee, dass du diese Art von Entscheidung getroffen hast. Das ist ja später hat sich das ja irgendwie sehr fortgeführt, dass du krasse Entscheidungen triffst, wo du zum Teil sogar die Konsequenzen wusstest. Ich denke da an Mass Effect, aber auch nur so an so ein, zwei Szenen. oder halt an die ganzen Telltale Games, die eigentlich es auch fast in meine Top 5 geschafft haben, aber leider doch nicht, wo ich aber gleich mal kurz drauf eingehen werde. Aber genau, bei so Walking Dead oder so von Telltale, da hast du ja auch Sequenzen, wo du denkst, scheiße, ich weiß genau, wenn ich das mache, also ich habe zwei Möglichkeiten, mich zu entscheiden, wenn ich das mache, passiert das, wenn ich das mache, passiert das, ist aber beides scheiße. Ja. Also eigentlich kann ich hier nur verlieren. Und oder ich muss mich halt für das kleinere Übel entscheiden, aber es ist beides gleich groß, das ist ganz furchtbar. Und das macht natürlich so Spiele moralisch total spannend. Und Heavy Rain war einer der Vorreiter, beziehungsweise Fahrenheit. Also ne? Fahrenheit ja schon, aber Heavy Rain ist halt so ein kommerziell großer Erfolg auch dann gewesen. Ja, es sah ja auch brutal also, gut aus. Ich wollte gerade sagen, Fahrenheit war wahrscheinlich seiner Zeit voraus. So, die konnten das auf der PlayStation 2 warst du halt, wie gesagt, noch limitiert mit den Animationen, Gesichtsanimationen und so. Und das ist ja auch viel, was bei Heavy Rain so die Sachen ausmacht. Man sieht wirklich, wenn die Leute Emotionen zeigen, man sieht, weil es halt Motion gecaptured ist. Ja. Und das ist schon... Ja, und es sind ja auch echte Schauspieler, ne? Das sind Schauspieler, die man vielleicht sogar irgendwo mal gesehen hat. Ja. Bei Heavy Rain waren die alle nicht so wahnsinnig bekannt. Nee. Aber wie gesagt, bei Beyond Two Souls, beim nächsten Teil, waren es dann Leute, die... Und Willem Dafoe, ja, hallo, Willem ich Dafoe. Liebe Willem Dafoe. Naja, deswegen... Willem Dafoe! War bei How I Met Your Mother. Ja. Willem Dafoe! Ja, super Spiel. Also auch wenn das Ende ein bisschen schnell hervorgerufen wurde. Sehr, sehr schönes Spiel. Wenn man keine PlayStation 3 hat, aber eine PlayStation 4, gibt es eine Remastered-Version. Ah ja, ich glaube im Bundle mit Beyond the Souls, ne? Genau, gibt es als Bundle die beiden. Ja, das also, lohnt sich schon, das kann man schon machen. Ja, auf jeden Fall zuschlagen. Wenn man Bock auf so Spiele hat, ist halt, ja. Wenn man Bock auf Kinofilme hat, wo man ab und zu mal einen Knopf drückt. Interaktives Drama, ne? Ja, ist so. Ja, ja, dann wäre ich mit meinem Platz 4 durch. Soll ich direkt mit Platz 3 weitermachen? Bitte. Kein Exklusivtitel, jetzt mal. Der erste, im Gegenteil. Im Gegenteil. Den Titel gibt es für so viele Systeme inzwischen. Ich glaube, für alle Plattformen. Ja, echt. Würde mich nicht wundern, wenn... Sogar über die Generation hinaus, ja, noch Wahnsinn, auf weitere zwei Konsolen. Ohne natürlich zu verraten, ne? PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One. Und Switch. Und Switch jetzt bald. Was kann das sein, Leute? Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, das ist Skyrim. Boah. Wahnsinniger Brechertitel. Ich habe Skyrim noch kein einziges Mal gespielt. Keine Minute. Wahnsinn. Und ich habe so oft gedacht, weißt du was, du hast so krass viel Fallout 3 gespielt, dir muss doch Skyrim gefallen. Das ist doch quasi das Gleiche. Ja. Und eigentlich müsste ich mir das jetzt nochmal besorgen in irgendeiner Variante, vorzugsweise im PS4 würde ich sagen, aber... Ja. Das ist so ein Brecher. Ich habe so viele Backlog-Titel noch hier rumliegen, wo ich denke, die willst du erstmal durchspielen. Und ja, da denke ich mir halt Problem, in jeder Sekunde, wo ich Skyrim in der Hand halte, dass ich denke, ja, spielst du eh nie durch. Nee. Also ich habe es einmal durchgespielt, 50 Stunden. Boah, ja. Und habe nicht viele Nebenquests gemacht. Ja, guck mal, bei Fallout habe ich über 110 Stunden reingesetzt und ich habe fast alle Nebenquests gemacht. Aber ich mag halt auch so dieses, dieses Szenario mehr. Apokalyptisch, und, also post-apokalyptisch, ne? Ja, halt... Ja, wer es nicht kennt, Fantasy-Rollenspiel über, das Hauptsetting ist halt Drachen. Du bist halt der Dragonborn, so ein genannter. Das sind halt Hüter, die Drachen quasi, die Drachensprache beherrschen und die auch einsetzen können, um Drachen in Schach zu halten. Und du bist halt quasi dann einer der wenigen, die es noch gibt von diesen Dragonborn und bist dann halt der, der als einziger dann halt die Welt retten kann, um die Drachen zurückzuhalten. Ganz gut gemacht, mir gefiel. So, die Ego-Perspektive gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber ich habe es meistens in einer Third-Person-Perspektive gespielt. Ja, und es ist halt ein klassisches Rollenspiel, ne? Aufleveln, Sachen craften, bessere Ausrüstung. Du hast super, super viel Freiheit. Du kannst die Leute bestehlen, du darfst dich halt nicht erwischen lassen. Wenn du dich erwischen lässt, kriegst du halt für die Fraktion, bist du dann irgendwie als Dieb veranschlagt und wenn du dann in die Stadt rein willst, sind die Wachen, verfolgen dich dann und greifen dich an. Ja, du hast halt so ein Karma-System so ein bisschen. Genau, ne? Ja. Mhm. Du kannst aber, wenn du es geschickt anstellst, kannst du halt alles klauen. Ne? Mhm. Du kannst den, also das Skillsystem ist so, benutzen wird besser. Je öfter du Schwert benutzt, umso besser wirst du im Schwertkampf. Je öfter du in Gesprächen irgendwelche Sachen trickreich anwendest, umso besser wird dein Charisma. Ja. Umso öfter du, schleichst, umso besser wird dein Schleichskill. Da konnte man natürlich blöderweise ein bisschen austricksen. Ja, du kannst halt durch die ganze Oberwelt irgendwie quasi durchschleichen. So ganz dumm habe ich aber dann auch irgendwann gemacht, weil ich den Schleichskill einfach voll haben wollte. Ist irgendwie eine Höhle, so ein kleiner Dungeon, da ist ein blinder NPC. Also du musstest vor NPCs wegschleichen, damit der Skill steigt. So, der blinde NPC kann nun mal nicht sehen. Das heißt, ich habe dir mit Tesafilm den Stick nach oben gebunden und habe mit Tesafilm die Schleichtaste gedrückt. Also per Seite liegt, bin irgendwie 3-4 Stunden, habe ich irgendwas anderes gemacht. Und der ist halt einfach schleichend neben den an der Mauer gelaufen. Ist halt kein Meter weitergegangen, aber so alle 5 Minuten ist der Skill halt einfach hochgegangen. So, der konnte dich halt nicht sehen. Ach ja, das ist aber halt auch so ein Exploit, wo du denkst, ja, Leute, ernsthaft. Ja, aber in so einer riesigen Welt, finde ich, also kann das mal passieren. Man kann halt nicht einfach alles irgendwie. Ja, das stimmt, das stimmt. Ach, sehr, trotzdem sehr halt schön. Geil, also atmosphärisch wahrscheinlich super, gut. Ne? Ja. Du hast halt ultra viele Möglichkeiten, super viele Waffen, wo du für dich entscheiden kannst, Fernkampf, Nahkampf. Du hast diese Drachenwörter, die findest du überall in der Welt an so Drachendenkmälern. Die kannst du dann halt lernen und kannst sie kombinieren und hast dann wie so ein Magiesystem. Keine Ahnung, du hast dann dieses Wort, was Gegner wegstößt, dann kommt dann wie so ein Windstoß und so Sachen. Mhm. Du hast eine Heilrune, wo du dann Wörter sprechen kannst, wo du dich heilen kannst. Du kannst mit Wörtern die Zeit verlangsamen. Also du hast halt super viele Möglichkeiten. Okay, ja. Du kannst halt, die Gegner, die du tötest, verlieren halt Sachen. Daraus kannst du neue Sachen schmieden. Gerade bei den Drachen kannst du so Drachenschuppen, daraus kannst du dann eine Drachenrüstung bauen, wo du dann immun gegen den Feuerbrass zum Beispiel vom Drachen bist und so. Ist ultra umfangreich, wie jedes Bethesda-Rollenspiel. Macht super Laune. Ich fand eigentlich erwähnenswert, so PlayStation 3 gab es halt ja auch nicht mehr so oft. Hier ist ein Soundtrack dabei gewesen bei der normalen Version. Das ist cool. Also eine Auswahl an Songs. Dann ein normales Booklet. Ja, okay, es sind 5 Lieder drauf. Ja. Trotzdem nett. Nice to have halt so dabei zu legen, ne? Ja. Normales Booklet, in Farbe sogar die Bilder. Gibt es ja auch nicht mehr so, ja, wenn es überhaupt noch ein Booklet gibt. Und eine komplette Karte von Skyrim. In einer Papierqualität, die ich jetzt gar nicht so schlecht fand. So, oh wow. Das Papier, yo. So ein bisschen auf alt gemacht, in so einem braun gehalten. Hat, ne? So ein bisschen so ein Papyrus viel, ja. Ne? Und halt die komplette Map von Skyrim. Kann man natürlich jetzt nicht so viel mit anfangen, weil da keine Städte und so eingezeichnet sind, aber man sieht grob, wo welche Region ist, wo welche Fraktion quasi angesiedelt ist. Also fand ich so ein nettes Gimmick für eine normale Version. Ist total nett, auf jeden Fall, finde ich total gut. Genau. Hat man ja früher als Kind irgendwie auch bei vielen Spielen immer gehabt, so Karten, die du dann vielleicht sogar selber noch beschrieben hast und gesagt, hier ist der Boss und da ist der Schatz. So ein X reingemacht, hier irgendwie, da muss man hin und da ist das und das. Und die Welt ist halt super groß, ne? Du hast dann auch irgendwann Reittiere, also Pferde, mit denen du reiten kannst, oder du hast so eine Fast-Travel-Aktion, je nachdem, wenn du an so einen Schrein kommst, kannst du dann da hinreisen und so Sachen. Also super komplex, kannst halt ewig, ewig spielen, ne? Jetzt die Switch-Version kommt mit, wer hätte sich das wohl erahnen können, mit einer DLC-Rüstung, wo du dann Zelda-Schwert und eine Zelda-Rüstung. Ja. Ich verstehe es nicht. Erstens, warum muss das nochmal erscheinen? Also mal ganz ehrlich, wer bisher kein Skyrim gespielt hat, würde es sich entweder überhaupt nicht mehr kaufen oder garantiert nicht für Neupreis für die Switch. Ich bin mir unsicher, weil für Nintendo-Kunden ist es ja oft so, dass Nintendo-Fanboys nur auf und Fangirls nur auf Nintendo abfahren. Und die hatten bisher dann dementsprechend noch nie eine Möglichkeit, Skyrim zu spielen. Ja, okay. Wenn die auch keinen PC haben, könnten die vielleicht sagen, geil, das hat mich eigentlich schon immer interessiert. Ich kauf's mir jetzt. Aber das ist ein kleiner Bruchteil, oder? Ja, ist schon ein kleiner Bruchteil. Also ich glaube nicht, dass sich das Spiel gut verkaufen wird. Also auf der Switch jetzt selber. Ja, ja, das kann gut sein. Die haben ja schon 10-mal ihr Budget wahrscheinlich eingespielt. Klar, so oft wie wir es neu aufgelegt haben quasi. Und das wird auch nur wahrscheinlich nur ein PS3-Port sein für die Switch. Das mag auch gut sein, ja. Von daher auch ohne wenig Aufwand, sag ich mal. Ja. Naja. Ja, das war mein Spiel Nummer 3. Mein Spiel Nummer 3 ist Katamari Forever. Katamari ist ja wirklich ein Genre für sich. Für jeden, der das nicht kennt, Katamari ist, also es gab es zuallererst auf der PlayStation 2 mit Katamari Damacy oder Damacy. Danach kam We Love Katamari auf der PS2. Und in der nächsten Generation gab es halt Katamari Forever für die PS3 und Beautiful Katamari für die Xbox 360. Stimmt, was ja außergewöhnlich war, denn die Spiele waren sehr ähnlich, aber hatten ein paar Unterschiede und waren dementsprechend zwei einzelne Teile. Auch ein bisschen seltener zu kriegen, also muss man mal Augen offen halten. Findest du jetzt nicht im GameStop? Stimmt, war das zum Glück auf der Retrobörse, ne? Nee, auf der Retrobörse habe ich mir den Teil 2 gekauft für die PS2. Stimmt, für die PS2, stimmt. Das hier habe ich mir bei einer Facebook-Tauschbörse ertauscht. Ja. Aber auch da hatte ich Glück, das ist richtig. Habe ich auch ganz gut was so abgedrückt, aber war in Ordnung. Und ja, wie gesagt, das ist ein Genre, das gibt's nicht nochmal. Ich weiß nicht, hast du früher mal bei Winamp, wenn du MP3s bei Winamp, wenn du da ID3-Tags hinzugefügt hast, konntest du sagen, okay, ich lade mir hier mein Album von The Offspring ein, dann möchte ich gerne die ID3-Tags hinzufügen. Mhm. Ja, okay, es ist halt ein Genre Punk. Für Primus, für die Band Primus, gab es ein eigenes Genre, echt? Weil die musikalisch gesehen einfach vollkommen einzigartig sind. Ja. Es gibt nichts, was wie Primus klingt. Und du kannst nicht sagen, es ist Alternative Rock oder Prog Rock, das ist irgendwie so eine so komische Mischung. Die gab's, hieß doch einfach dann Primus, oder? Da gab es das Genre Primus. Es gab irgendwie Rock, Jazz, Fusion, genau. Pop, Punk, Primus. Geil. Und das war total bescheuert. Und für Katamari würde ich sagen, Katamari ist ein eigenes Genre. Schon, so es wie gibt kein halt, ne? wirkliches Spiel. Ja, klar, ja. aber da gibt es zig da Spiele. Gibt's, okay, da gibt's halt aber es gibt in diesem Genre gibt es nichts. Ja, stimmt. Also es gibt noch ein einziges anderes Spiel, was wirklich sehr ähnlich funktioniert. Das nennt sich Tornado Outbreak. Das funktioniert wirklich fast identisch, aber halt nicht mit dieser Quirkiness. Also Katamari Forever, Wheel of Katamari, welches auch immer ihr spielt, ist vom Genre her immer genau das gleiche. Ihr habt also das japanischste Spiel aller Zeiten. Ja, japanischer stimmt, geht's nicht. Der Soundtrack ist ultra japanisch, mega poppig, quietschbunt, abgefahren, eine Mischung aus Jazz, Swing, Pop, Elektro, was auch immer. Mit durchgeknallten Vocals, natürlich alles japanisch. Alles ist furchtbar bunt, aber schön und toll. Und es spielt natürlich auch in japanischen Settings, also es wirkt auch sehr, sehr japanisch. Das Genre ist folgendes, ist halt eine 3D-Landschaft, du spielst den Prinzen des Kosmos und der King of Kosmos hat mal wieder den Kosmos kaputt gemacht. Man muss neue Sterne erstellen. So, und du erstellst neue Sterne, indem du so einen Ball hast, einen Katamari, und den rollst du durch die Gegend. Du bist der Prinz, du rollst diesen Katamari durch die Gegend und der Ball, der kann alles, also an dem bleibt alles kleben, was kleiner ist als der Ball. Okay. Dadurch wird der größer und dadurch kannst du halt auch mehrere Gegenstände aufrollen. So, und du fängst halt dann an, was weiß ich, irgendwie im Kinderzimmer von irgendwem und dann rollst oder im Büro oder in irgendeinem Raum halt. Ist jetzt schon völlig verrückt da. Total. Und dann rollst du irgendwie Büroklammern auf und Heftzwecken und dann rollst du irgendwann Radiergummis auf und irgendwie, keine Ahnung, Münzgeld. Also immer alles, was kleiner ist, alles, kannst was kleiner ist als du. Genau. Ja. Und du fängst halt wirklich klein an. Wie gesagt, Büroklammer klein. Ne? Ja. Und dann wirst du immer größer und die Levels, die werden halt auch unterschiedlich. Meistens ist es so, ja, werd mal so 15 cm groß in 5 Minuten oder in 2 Minuten oder was weiß ich. Und dann hast du so eine Aufgabe und dann schaffst du die und dann ist gut. Und es wird dann irgendwann so wahnsinnig, dass du halt anfängst, irgendwie, du fängst schon mit 1 Meter Größe an oder so und dann rollst du halt immer mehr Sachen auf und musst dann aber auch 15 Meter groß werden oder 30 Meter. Ja. Und irgendwann gibt es halt so in den letzten Levels oder so, wirst du so groß, dass du Kontinente aufrollst. Oder meistens ist das letzte Level so, dass du in Katamari im Weltraum bist und du rollst ganze Planeten auf und musst so groß werden, dass du die Sonne aufrollen kannst. Oh, geil. Also so größenwahnsinnig Wahnsinn. Dieses Spiel. Ja. Ja, und es ist halt mit viel total mischuggenen Dialogen gespickt, die diese, oder eher Monologen, muss man eigentlich sagen, Monologe, die der King of Cosmos führt, der dich die ganze Zeit tadelt und irgendwie niedermacht, wie klein doch dein Katamari ist und wie winzig und wie mickrig der ist, wenn du das Level geschafft hast. Und du hast die Aufgabe erfüllt, du sollst 15 Meter groß werden, wirst du 20 Meter groß, denkst du, ja, cool, ne? Und dann sagt er, ja, der ist ja winzig klein und der sieht auch scheiße aus und so. Und verpackt das aber auch in so eine so eine ausgeschmückte Sprache, es ist wunderschön. Also Katamari, es gibt nichts, was wie Katamari ist. Spielt bitte alle irgendeinen Katamari-Teil. Außer dem PSP-Teil, der ist leider nicht so gut, weil der an der Steuerung hakelt. Ah, okay, denn ja. Katamari lebt davon, oder die Steuerung lebt davon, dass du beide Analog-Sticks benutzt. Hast du ja nicht. Deswegen PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 oder Vita, alle durchaus spielbar. PSP-Teil, bitte nicht mit anfangen. Könnt ihr spielen, wenn ihr Katamari Crack seid und alle Titel habt, dann könnt ihr den mal spielen, dann ist es okay. Aber sucht euch irgendeinen Katamari-Teil. Beautiful Katamari für die 360 ist relativ günstig. Der PS3-Teil leider nicht, aber ich muss es trotzdem in die Top 5 nehmen, weil Katamari einfach ganz tief in meinem Herzen sitzt. Ja, hört sich auf jeden Fall abgefahren an, ne? Mega. Was dein Teil 3? Teil 3 habe ich schon. Nee, Teil 3 war es schon. Was ist dein Teil 2? Ich soll mit Teil 2. Boah, ich glaube, der gefällt dir auch richtig gut. Ja, klar. Tim Schäfer Spiel. Tim Schäfer ist für mich ein bisschen so wie David Cage. Der nimmt sich ein bisschen zu viel vor bei den Spielen. Ja, stimmt. Der möchte immer noch ein mehr und noch ein mehr auf dieses Spiel draufsetzen. Was? Ja. Bei, also, wir sprechen jetzt über Brutal Legend. Ja. Und bei dem, das ist ein super Action-Rollenspiel, Action-Adventure eher. Aber zum Beispiel, da war die Krux dieses Real-Time-Strategy, was er noch oben drauf gepresst hat. Also so ein StarCraft-Warcraft-Klon, wo man Basen bauen muss und Einheiten beschwören und die dann halt gegen andere Einheiten kämpfen lassen muss. Ja. Die Idee war super, weil es halt keine Basis ist, sondern eine Bühne und man Roadies beschwört und so und die dann gegen andere... Super Idee, aber leider, dieses Genre ist nichts für eine Konsole. Ja, und vor allem nicht für diese Art von Titel, und, weil das anfängt wie ein Hack and Slay. Ja, genau. Das ist einfach, du fängst halt an irgendwie als dieser Roadie, Eddie Riggs. Eddie Riggs, genau. Und du schnappst dir irgendwie deine Axt, du kommst irgendwie aus, durch irgendeinen Umstand irgendwie auf eine Bühne, ist ein Konzert, wo du gerade Roadie für bist. Warte, da ist... Irgendwie wird so ein Dimensionstor geöffnet und du wirst in eine andere Dimension gezogen. Deine ganze Band, glaube ich, auch oder so und andere Leute, die da spielen und was weiß ich. Du hattest diese eine Gitarre und die ist dann, also du hast quasi zwei Waffen am Anfang, die Gitarre und eine Axt. Ja. Und mit der Axt kannst du halt ganz normal zuhauen und die Gitarre, wenn du die spielst, kommen da halt Elektroblitze raus. Und du kannst halt so ein geiles Riff spielen und dann sind die Gegner werden einfach weggeflasht. Ja, man muss dazu sagen, Brute Legend, klar, und Eddie Riggs, der Roadie, das Spiel, das trieft vor Heavy Metal. Das ist purer Heavy Metal. Ja, richtig geiles Gimmick, das hat mich bei der Demo voll weggeflasht, ist das Hauptmenü, das ist eine Schallplatte. Ja, stimmt, genau. Und da steht Brute Legend drauf und wenn du halt ins Hauptmenü gehen willst, drück Start, dann wird die so aufgeklappt. Das ist eine Gatefold, wie eine Doppel-LP, wo du links und rechts halt irgendwie zwei Taschen hast, mit der, wo die Platte reinkommt. Also du klappst diese Doppel-LP auf und das ist aufgenommen mit einer echt, Kamera. Genau, das ist echt. Also jemand macht wirklich diese LP auf. Ja. Und dann hast du da halt irgendwie innen drin, statt so Liner Notes, wo drin steht irgendwie weiß nicht, Songtexte, ja, wer war der Produzent Play, und so, Option, hast du halt Optionen, das ganze Menü und so weiter. Das war so liebevoll. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, ist das geil. Und ne, für mich als übelsten Metalhead ist das natürlich das absolute Oberspiel gewesen, weil das auch mit lizenzierten Tracks daherkam und ich sogar Bands entdeckt habe, die ich vorher nicht kannte und danach absolut wirklich in meinen Ober-Metal-Olymp aufgestiegen sind, wie zum Beispiel Three Inches of Blood, die ich lieben gelernt habe durch dieses Spiel. Ja. Und man hat halt auch diese ganzen klassischen Metal-Typen dabei, so die dann halt aber Ozzy spielt eine Rolle. Lemmy spielt eine Rolle. Gott hab ihn selig. Ja, richtig. Rest in Pieces. Ja, aber krass. Also super, super für Metal-Fans. Kann ich jeden Metal-Fan empfehlen, da zu spielen. Volle Kanne. Die Welt, du steigst einfach nach kurzer Zeit, kriegst du eine Karre, so einen ultra geilen Hot Rod, mit dem du da rumfahren kannst. Du kannst das Ding tunen. Du kannst diverse Fähigkeiten, du kannst deine Waffen aufleveln. Das ist einfach ultra. Du hast, die Welt ist einfach komplett Metal. Ja. Du bist irgendwann an so alles an so besteht aus so Dämonen und alles sieht aus wie ein Heavy Metal Band, also Plattencover. Du stehst irgendwann an so einer Steilküste wie in England. Die Küste ist nicht aus Steinen, die ist aus Verstärkern. Ja. Wie wahnsinnig ist das denn bitte? Ja, und nur so Sachen, dann hast du wirklich genau solche sowas. Ne? Boah, alles aus Verstärkern, Wahnsinn, alles aus Gitarren oder irgendwie, was weiß ich, der Eingang, wo Ozzy Osbourne wohnt, wo du deine Skills irgendwie aufleveln kannst. Genau, da kannst du auch. Der ist halt irgendwie auch so ein ein riesiger Totenschädel, ja, oder was weiß ich, nur so, ich glaube... Ja, so Motorhead, der Motorhead Ach ja, das, Schädel, so, das, da, das war den Lemmys, genau, da war Domäne, Lemmys, ne? Domäne, ja, genau. Das ist der Motorhead-Schädel. Ja, nur so Dinger. Und du hörst das die ganze Zeit im Hintergrund geilen Metal-Sound. Richtig geilen Metal. Du kannst dir den Soundtrack sogar auswählen, du kannst genau, die Songs an- ja. und ausschalten, ja. Das heißt, du kannst dir die Playlist selber bestimmen, wenn du Bands nicht magst, mhm. oder wenn du halt nur Motorhead hören willst, ja. oder so. Und Manowar, und keine Ahnung, also richtig geile Dinger bei. Ja. Wie gesagt, der einzig kleine Mangel an dem Spiel ist wirklich dieser Real-Time Strategy. Es wollte ein bisschen zu viel, ja. Genau, die wollten halt noch ein Spiel im Spiel oben drauf packen und der Part ist halt nicht so gut gelungen. Ja. Ich fand den spielbar, hat auch irgendwie Spaß gemacht, aber ich hätte gerne einfach ein komplettes Hack and Slay einfach nur gehabt. Ich auch. Das wäre auch, ich meine, das ist doch wirklich prädestiniert dafür. Ja. Guck dir doch mal die ganzen Metal-Covers an aus den 80ern. Also der da ganze sind Spiel immer ist irgendwelche Typen drauf, die irgendwas kaputt hauen, so, ne? Der ganze und Spiel ist ein Metal-Cover. Ja, richtig, einfach. Ja. Und deswegen, das hätte einfach ein Hack and Slay sein sollen. Ich werde das auf jeden Fall dieses Jahr nochmal spielen. Krass. Ich habe richtig Bock da drauf. Ich muss das überhaupt nochmal durchspielen. Ich habe nämlich, ich habe gedacht, ich bin... Du hast nicht durchgespielt. Nee. Ich habe das geholt und ich habe gedacht, ich bin so Heavy Metal. Ich spiele das direkt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad brutal durch. Ja. Und das hat mir das Genick gebrochen, was auch paradox ist für einen Heavy Metaler, denn unsere Genicke sind so muskulös vom ganzen Moschen. Aber leider hat mir das nichts geholfen. Dieser Real-Time-Strategy-Teil, der hat mich so weggefickt. Auf brutal ist der auch super. Ist einfach super, super, nur nervig gewesen. Ja. Und es hat mich auch geärgert, dass dieser Part dabei ist und dass es nicht nur ein Hack'n'Slay ist, weil es halt ein perfektes... Stell dir mal ein God of War vor, wo du halt ein Roadie bist und mit einer Axt irgendwie, was weiß ich was, für Dämonen wegslashst und dabei Heavy Metal hörst. Also ich fand, richtig also, geil. Ja, klar. Es gibt dieses Ringmenü, wo du dann Solos aussuchen kannst, wo du dann so Spezialfähigkeiten spielen konntest. Ja. Dann, der hat aber auch immer dieses Solo komplett durchgespielt und das war auch immer ein vertontes, komplettes Solo. Ja. Ich fand aber auch, also obwohl das der schwächste Part ist, diese Real-Time-Strategy, waren schon irgendwie geile Einheiten dabei. Ne? Die waren cool. Man also hat, es war komplett durchdacht, ohne Frage. Schwächste Einheit hat man einfach 5 Headbanger. Ja. Die sind einfach losgelaufen und ihr langen Arm am Headgebanger haben einfach damit gemoscht die Gegner, und damit die Gegner weggebangt. Genau, das war auch wirklich so ein Moshpit, dann, wenn die zusammenkamen. Ja. Dann gab es noch Feuerklinge. Ein Roadie, der hatte... Der hat so Verstärker geschleppt, ne? Guck mal wie. Der ist ja so völlig überzeichnet. So ja, so ein gigantischer Meter, so ein Verstärker. So ein 2-Meter-Typ Roadie mit einem 5-Meter Verstärker auf dem Rücken. Ja. Dann gab es den Rausschmeißer, der hatte so riesige Fäuste, der hat einfach so Leute weggeworfen. Und halt den Schädelspalter, der war halt so ein Auto, halt der Hot Rod. Was gab es denn noch? Ein Metal Monster, genau. Dann der Donnervogel, also waren schon coole Sachen, ne? Ja, voll, also es war aber auch mega einfallsreich und detailverliebt. Es war ohne Ende detailverliebt und deswegen sollte ich dem auch einfach nochmal eine Chance geben und das einfach auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad einfach nur durchziehen. Ich habe es auf normal durchgespielt und dann, das Coole war, in diesem RTS-Part, du hattest halt Gegner und da waren dann Tainted Colts hießen die, das waren halt so Gothic-Typen. Und yo. Dann gab es dann eine andere Fraktion, waren so Emos. Ja. Und du warst halt dieser Ultra-Heavy-Metal, der True-Metal-Typ, der dann diese bösen Side-Metal-Projekte irgendwie dann von der Bühne scheuchen musste. Es gab doch auch diesen Bösewicht, der, wie war das denn auch mal, der hat irgendwie, der war so in eine ganz andere Musikrichtung, war der irgendwie Popper oder keine Ahnung. Der, Glamrock oder so. Oder so Glamrocker oder so, genau richtig und. Das war auch so, alles so vollkommen überzeichnet. Ja, die haben sich halt auch überhaupt nicht so ernst genommen. Nee, die haben klar. einfach alles auf Spaß ausgelegt. Ne? Aber richtig gut. Wie gesagt, der Hack-and-Slay-Part Bombe. RTS-Part leider scheiße. Trotzdem aber geiles Game. Auf jeden Fall spielenswert. Und der jetzt auch super günstig. Mega günstig. Das gibt im GameStop, das kriegst du für, weiß ich, 6, 7 Euro oder so. Also auf jeden Fall klare Kaufempfehlung. Wer Metal-Fan ist, wer Bock auf geile Mucke hat, wer Lemmy nochmal spielen sehen will im Spiel. Absolutes Must-Have. Ja, und für jeden Tim Schäfer-Fan natürlich auch immer interessant, weil die Dialoge, die ganze Story und so weiter ist natürlich ausgearbeitet, gut durchdacht und so, kann man nichts gegen sagen. Tim Schäfer, achso, haben wir jetzt gerne, wir haben nur den Namen genannt. Tim Schäfer. Also Double Fine Studio. Double Fine, also hier Broken Age und so weiter, aber insbesondere natürlich auch von ganz früher Day of the Tentacle und so die ganzen LucasArts-Geschichten, wo der mitgearbeitet hat, das ist halt schon so ein klassischer Adventure-Freak halt. Ja. Okay, das war dein Platz 2, ne? Das war mein Platz 2. Mein Platz 2 ist, ist kein Exklusivtitel, aber ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, es kam zuerst auf der PS3 raus und dann für die 360. Es gibt auch unterschiedliche Special Editions und ich glaube, es gibt auch länderspezifische Special Editions. In der japanischen ist was anderes drin als in der amerikanischen. In der kanadischen ist was drin als in der japanischen. Also ziemlich abgefahren. War in deiner oder in der japanischen die Unterhose drin? In meiner, ich habe die kanadische Variante. Da ist die Boxershort drin. Ja, genau. In der japanischen... Hast du das Spiel schon gesagt? Ich hab gerade ehrlich gesagt. Nee, habe ich überhaupt gar nicht. Sollte man vielleicht sagen. Wir reden über Unterhosen in Special Edition. Ja, genau. Was? Ja, Catherine. Das Spiel heißt Catherine und auch genauso wie Katamari ist Catherine ein Genre, was ich so noch nie gespielt habe. Allerdings eher, weil das verschiedene Genres kombiniert. Mhm. Catherine ist eine Mischung aus. Ja, nicht Dating-Sim, aber ich sag mal so Relationship-Chaos-Sim, ja. Und Puzzlespiel. Es geht um Vincent, den Hauptcharakter Vincent, der mit seiner Freundin Catherine mit K schon lange zusammen ist. Catherine und mit K? Ach ja, stimmt, genau. Ja, ja, stimmt. Seine Freundin heißt Catherine mit K. Ja. Mit K. Sind schon lange zusammen und sie will jetzt irgendwie auch mal vorwärts kommen in der Beziehung und redet auch irgendwie über Familiegründen und die Zukunft und also Geschichten und er ist irgendwie so ein bisschen, kriegt so ein bisschen kalte Füße und weiß irgendwie noch nicht so, ob er das überhaupt alles will und das bildet in ihm einen geistigen Zwiespalt. Ja. Und ich glaube, man kann das schon so sagen, dass dieser geistige Zwiespalt vielleicht tatsächlich dafür verantwortlich ist, dass Catherine kommt. Catherine mit C. Catherine mit C, eine unfassbar heiße Blondine, die sich immer extrem aufreizend gibt und auch anzieht. Und er lernt sie kennen und sie verführt ihn. Aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie hingeht und sagt so, ja, geil, ich will jetzt meine Freundin betrügen. Nee, nee. Sondern es ist immer nur so, dass er sagt, okay, abgefahren, was will die von mir? Warum will die überhaupt irgendwas von mir? Und dann macht es irgendwie so Schnipp und er wacht morgens auf und sie liegt zum Beispiel in seinem Bett. Und er denkt sich so, scheiße, was habe ich denn gemacht? Habe ich irgendwas gemacht? Ich war noch nicht mal betrunken oder war ich doch betrunken? Er weiß einfach von nichts. Er weiß von nichts. Und der Kniff dann daran ist halt, dass diese ganzen Geschichten, die sind halt sehr dialogbasiert. Du führst halt Dialoge mit den beiden Catherines oder mit deinen Kumpels abends im Pizzashack meistens, irgendwie. Genau, du bist in dieser Pizzabude, Pizza, genau. Ja, es ist eher eine Kneipe, aber die essen halt immer Pizza mit seinen Freunden. Und da führst halt die ganzen Dialoge und die sprechen dann auch darüber. Und er sagt immer so, hey, ich habe in letzter Zeit so schlechte Träume. Ja, und die Träume laufen nämlich so ab, da switcht das Spiel nämlich dann wirklich das Genre, dass du nämlich so eine Art Puzzlespiel hast. Ich weiß nicht, ob manche von euch noch das Spiel Sokoban kennen. Mhm. Das war so ein Top-Down-Puzzlespiel, wo du so Kisten durch die Gegend schiebst. Ja. Bei Catherine ist es so, du musst halt, die Kisten, die sind so in Treppenform aufgebaut. Also viereckige, wirklich würfelförmige Kisten. Und die sind so in Treppchenform, in Reihen aufgebaut. Und du musst hoch. Dein Ziel ist es, hochzuklettern. Du kannst Kisten schieben, ziehen, drücken. Ja. Du kannst sie auch runterfallen lassen. Kaputt, ne? Es gibt komische Regeln, wann die sich halten. Wenn du zum Beispiel eine Kiste, die auf einer anderen Kiste draufsteht, so verschiebst, dass sie eigentlich runterfallen müsste, aber an der Schnittkante quasi noch den anderen Würfel berührt, dann bleibt die noch hängen. Weil's ja so eine Erst Traumwelt wenn du die dann ist, weiter ne? wegschiebst, dann verschwindet die Kiste. Ich habe nur die Demo davon gespielt. Ne? Das hat mich, die Puzzle-Level haben mich warum auch immer an Donkey Kong erinnert. Ja, du das hat auch so ein bisschen was. Du hast oben deinen quasi Ausgang, dein Levelende und musst versuchen, irgendwie dieses Labyrinth nach oben ausweichen von irgendwelchen Sachen. Ja. Irgendwie war das für mich so ein Donkey Kong-Style. Ja, klar, so vom Game, ne? Doch, du hast recht. Also so vom Grundaufbau ist es so. Du musst nach oben, wie Mario bei Donkey Kong auch nach oben muss. Genau. Und du musst dabei halt irgendwie geschickt beweisen und irgendwie halt nicht getroffen werden, nicht sterben. Ja. So, der Gag ist hierbei halt, dass die unterste Reihe der Würfel irgendwann anfängt wegzubrechen komplett. Genau. Das heißt, du hast auch ein zeitliches Limit. Ja. Zudem gibt es verschiedene Würfelfallen. Da kommen dann Spikes raus oder dann fallen Würfel runter. Du musst eh aufpassen, wenn du was wegschiebst, dass du nicht unter einem Würfel stehst, der dann runterfällt. Mhm. Und so weiter und so fort. Es gibt halt einfach ein paar Regeln. Wenn du die befolgst, dann geht das, alles klar. Und du kannst auch runterklettern und so an der Kante dich entlanghangeln und dann woanders wieder hochklettern. Aber du kannst dann nicht irgendwie zwei Würfel hochklettern, das klappt nicht. Ja, wenn du den Regeln folgst, dann ist es halt auch komplett sinnvoll. Und du hast aber in jedem Traum, wo du diese Würfelpuzzle schaffen musst, hast du irgendwie einen so einen Gegner quasi. Mhm. Und das ist, manchmal ist es, einmal ist es zum Beispiel so ein Baby, wo Vincent dann irgendwie Angst davor hat, dass irgendwie Catherine ein Baby haben will. Dann ist es halt eine fiese Catherine oder so, die dann irgendwie ihn anmotzt oder so. Mhm. Manchmal sind es einfach nur, es gibt diese Schafe. Das ganze Spiel ist durchsetzt von den ganzen Schafen. Ja. Die dann, ne, es ist klassisch, der Klassiker Schäfchen zählen. Mhm. Ne? Also es ist halt damit verbunden, dass du schläfst und im Schlaf quasi dieses dann, Ding irgendwie spielst. Ja, und dann wachst du auf und weißt schon wieder nicht so genau, was passiert ist. Und so langsam irgendwie kristallisiert sich auch bei den ganzen Dialogen raus. Ja, irgendwie andere Leute haben das so ähnlich. Ich habe von jemandem gehört, der hat seine Freundin betrogen, der ist im Schlaf gestorben und so eine Scheiße. Mhm. Also das ist ziemlich abgefahrener Shit. Aber das ist wirklich, also storymäßig grandios. Die Puzzlespiele, die sind herausfordernd und wirklich total einzigartig. Und vor allen Dingen der Look, der ist fantastisch. Also das ist butterweich gezeichneter Anime-Stil in einem sehr, sehr einzigartigen Zeichen-Style. Und auch so ein bisschen überzeichnet, ne? Ich finde ihn schon so sehr schlaksig, so wie der auch läuft. Ja, voll, so, ne? Klar, total. Ist halt so. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht zufälligerweise sogar irgendwie einen bekannten Zeichner hat. Da müsste ich jetzt nochmal kurz nachlesen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen. Ah ja, stimmt, richtig. Der Art Director war Shigenori Soejima, der auch. Muss ich mal kurz nachgucken, was hat er noch gemacht? Der hat wahrscheinlich bei Persona, ja stimmt, der hat bei Persona mitgearbeitet. Mhm. Und das macht auch total Sinn, weil die Figuren auch ziemlich stark nach Persona aussehen, nur noch überzeichneter. Mhm. Aber das ist schon ziemlich cool. Also so optisch, erstens für Persona-Fans, vom Visuellen her natürlich der absolute Schmackofatz. Und spielerisch ist das wirklich einzigartig. Auch die Dialoge sind der Hammer. Du hast ja dann quasi auch die Handynummer von der, in Anführungsstrichen, von der heißen Succubus Catherine, nicht nur von deiner Freundin. Und sie schreibt dir dann irgendwie zum Beispiel Nachrichten. So, dann sitzt du in deiner Kneipe mit deinen Kumpels, isst Pizza und so. Dann kriegst du eine neue Nachricht von deiner quasi Affäre. Ja, ne? Guckst du, oh scheiße, Catherine hat mir eine Nachricht geschickt. Jungs, ich muss mal aufs Klo. Dann gehst du aufs Klo und guckst sie die Nachricht an, dann schickt sie vielleicht ein aufreizendes Bild. Das sind so, hast du ein Aufklapp-Handy, ne? Kannst auch Fotos kriegen per MMS, ne? So ein bisschen oldschool. Und dann kannst du halt Nachrichten antworten. Das ist noch wie so ein Minispiel im Spiel. Mhm. Obwohl es auch schon Minispiele gibt. Ja, das Puzzlespiel ist ja schon separat und so, ne? Und dann kannst du halt Nachrichten beantworten und du kannst die so diversiv beantworten. Dann sagt sie, hey Süße, hast du morgen Zeit? Und dann kannst du halt mit drei Antworten kannst du anfangen, mit drei Sätzen kannst du anfangen. Zum Beispiel, ja, ich hab Zeit oder ich bin mir nicht sicher, wenn du schüchtern bist oder hey, ich will nichts von dir, hau ab oder so, ne? Und dann schreibst du diesen Satz und dann, weil die SMS ja noch nicht zu Ende ist, hast du wieder drei neue Möglichkeiten. Okay, kannst du immer. Und wenn du negativ angefangen hast, gibt's auch drei neue negative Kommentare, die du da hinzufügen kannst oder welche, die es vielleicht ein bisschen abmildern oder so, ne? Ja. Und so kannst du extrem individuell gestrickte Nachrichten schreiben, was das wirklich sehr, sehr authentisch macht. Und dann kriegst du halt auch Nachrichten zurück, die sich anfühlen, als ob sie darauf jetzt geantwortet hätte. Die sind nicht ganz so diversiv, nicht so vielseitig, aber total cool gemacht. Du hast wirklich das Gefühl, so, du betrügst gerade jemanden. Also krass, so. Ne? Und wenn du so ein Puzzle-Level geschafft hast, dann wird dir von einem von diesen komischen Schafsviechern auch immer so eine Frage gestellt, so, hey, was würdest du machen, wenn du, keine Ahnung, in der Schule, beim Sport irgendwie oder so, im Locker-Room oder so, eine aus dem Mädchenteam irgendwie ankommt und oder was weiß ich, dann kommen so komische moralische Entscheidungen, dann kannst du halt ja oder nein sagen oder wie auch immer, ne? Und dann wird halt die Gesamtheit der Spieler, die es gespielt haben, die online waren, da wird dann halt so eine prozentuale Anteil wird gezeigt, wer wie geantwortet hat, ne? Das ist voll witzig und halt einfach auch relativ deep, sag ich mal, was einfach so den moralischen Aspekt angeht, so was Fragen antworten und so, keine Ahnung, Beziehungen angeht. Wirklich, wirklich einzigartig. Kauft euch bitte Catherine. Das kennen sehr wenig Leute. Stimmt, das ist sehr untergegangen. Kein großer Erfolg, nee, leider nicht. Und es ist wirklich absolut fantastisch und einzigartig ohne Ende. Macht Spaß. Die Rätsel gibt es auch nochmal in Hardcore. Dann ist es doppelt so schwer. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt auch so eine Art New Game Plus. Es gibt sogar so eine Art Automatenversion von dieser Puzzle-Variante im Spiel, in dieser Pizzabude, wo du halt immer abends sitzt. Dann kannst du an den Automaten gehen und nochmal irgendwie 30 so Kistenschieberätsel machen, die aber mehr auf einer 2D und nicht einer 3D-Ebene funktionieren. Ja. Vollkommen wild! Ja. Das Spiel hat so viel zu bieten, also unbedingt Catherine kaufen. Ich glaube, die 360-Version ist ein paar Mal günstiger, aber insgesamt sollte man das für maximal 20 Euro sollte man das eigentlich kriegen. Okay. Zieht euch unbedingt Catherine rein. Das ist der Knaller. Das war mein Platz 2. Das war dein Platz. Wolltest du den Platz 1 machen oder soll ich erst? Nee, ich habe jetzt so viel gelabert. Mach du ruhig. Guck mal, ich glaube, du kennst das Spiel gar nicht. So nee, habe ich keine Minute gespielt. Gut, hast du bei Skyrim ja auch gemacht. Stimmt. Mein Platz 1 ist auch, glaube ich, gar nicht so ein großer kommerzieller Erfolg gewesen. Fand ich aber äußerst super. Kingdoms of Amalur: Reckoning. Sagt wahrscheinlich gar nicht so vielen Leuten was. Wie gesagt, kein großer Erfolg. Wer ist denn der Entwickler gewesen? Big Hutch Games. Big Huge. Ja. Sorry. Gibt's aber auch nicht mehr. Okay. Ja, okay. Das spricht dafür, dass es nicht so ein Riesenerfolg war. Nee, 38 Studios haben dann nachgeschlossen. Ah, okay. Achso. Ich glaube, Big Huge war auch nur der Publisher. 38 Games hat das entwickelt. Auf jeden Fall ein richtig schönes Fantasy-Rollenspiel. Ja, so Grafikstil würde ich jetzt so in die Richtung World of Warcraft so ansetzen. So von, das ist so ein bisschen comichaft. Jetzt nicht, also... Ah ja. Ne? Du weißt, dieser Artstyle einfach von Warcraft, dieses comichafte. Auch in dieser Fantasy-Welt selber so. Also sieht richtig, richtig super aus, finde ich. Man erkennt auf den Screenshots hinten drauf das, was da drunter steht. Nämlich erschaffen von R.A. Salvatore, Todd McFarlane und Ken Rolston. Genau. Nummer 1 und 3 kenne ich nicht, aber Todd McFarlane ist ja der Erfinder und Zeichner von Spawn. Genau, ja. Und so sehen auch die Viecher so ein bisschen aus. Richtig. Also das wundert mich jetzt gerade nicht. Also die haben cool, schon das wusste ich ja gar nicht. Abgefahren. Ja. Der, Salvatore kennst du ja. Todd McFarlane. Nee, den Salvatore-Typen kenne ich nicht. Achso, den Salvatore-Typen kennst du nicht. Ist Fantasy-Buchreihen-Autor. Hm. Der hat aus der vergessenen Welt, Forgotten Realms, Drachenwelt, Dämonendämmerung, die Chroniken von Innis Allee, Tarzan. Irgendwas für Star Wars. Ja, irgendwas für Star Wars. Was hat er denn gemacht? Also halt Fantasy-Autor. Genau. Ja, und die haben halt dieses Spiel gemacht. Das Spiel beginnt quasi damit, dass du stirbst. Mhm. Und dann kommt der Abspann und dann ist er vorbei. Platin-Trophäe und dann hast du gewonnen. Nein, war nur Spaß. nein, das Spiel beginnt halt, dass du stirbst und du wirst dann wiederbelebt und hast dann nochmal die Chance, dich irgendwie in dieser Fantasy-Welt zu beweisen. Mhm. Ja, warum war das so gut? Ist eher so ein Action-Rollenspiel. Also Echtzeitkämpfe. Du hast eine super große Varianz von deinen Waffen. Du kannst auch wieder alles selbst irgendwie customizen. Du kannst entweder mit Schwert kämpfen oder mit hier wie auf dem Ding mit einem Schwert und einem so einem fetten Hammer. So eine Art Kriegshammer oder genau. So, ja. Du hast auch wieder einen super Skill-Tree. Du kannst das ist wie so ein bisschen so ein kartenbasiertes Skillsystem, wo du Skills freischalten kannst, die dann wieder Sachen verbessern. Du hast Zauber dabei, du hast auch wieder so Entscheidungen, wo du sagen kannst, ich möchte den beklauen oder ich möchte Schlösser knacken. Du kannst, wenn du jemanden beklaust, erwischt wirst, kommst du ins Gefängnis. Da kannst du dann wieder den Schlossknacken-Skill benutzen, um da wieder rauszukommen und so Sachen. Eine super Varianz, du kannst Kräuter sammeln in der Welt, du kannst von den Tieren Fleisch sammeln, kannst daraus irgendwelche Elixiere brauen, um dich stärker zu machen. Halt so eine super Fantasy-Geschichte. Mich hat einfach komplett überzeugt. Wahnsinn, finde ich total cool, dass es nicht so ein, dass du jetzt nicht so einen offensichtlichen Titel für Nummer 1 genommen hast. Wir haben uns ja vorhin ein bisschen unterhalten, hast du schon gesagt auch, ja, warum habe ich eigentlich The Last of Us nicht mit reingenommen in die Liste, ne? Ja, also The Last of Us hat auf jeden Fall eigentlich auch in die Liste gehört. Klar, sicher, ne? Aber finde ich total cool, dass das jetzt eigentlich deine Nummer 1 ist. Mit dem Spiel hatte ich wirklich richtig, richtig, richtig viel Spaß. Und es war sogar angedacht, dass da von zweiter Teil rauskommt, so als MMO. Mhm. Und ja, leider nicht gut verkauft. Firma pleite gegangen. Klar. Ist nie ein zweiter Teil von erschienen. Kann ich auch jeden, der so Action-Rollenspiele in der Fantasy-Welt à la WoW so ein bisschen mag, kann ich nur ans Herz legen, den auf jeden Fall mal reinzuhauen. Das wird es wahrscheinlich auch für ein Apfel und ein Ei geben. Vermutlich. Also wie gesagt, kein großer Erfolg gewesen. Cool. Macht auf jeden Fall Spaß. Wahnsinn. Sagte mir nämlich auch noch nie so wirklich was. Ich wusste nur, dass du das mochtest. Ich habe auch noch nie von irgendjemand anderem gehört, der das gespielt hat, sozusagen. Wahrscheinlich der Einzige, der das gespielt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, aber wahrscheinlich nicht, aber macht, also ist wirklich, wirklich super. Man hat halt so, wie man spielen möchte, kann man spielen. Man kann sich ein bisschen festlegen, ob ich jetzt irgendwie einen Schurken spielen möchte mit zwei irgendwie Dolchen, der dann halt gut Schlösser knacken kann. Wenn ich gut Schlösser knacken kann, kriege ich halt irgendwelche krassen Truhen, die da sind und kriege da halt meine Items raus. Dann kann man irgendwie magische Truhen, da muss man dann irgendwie in diesen Magie-Skill irgendwie haben, damit man die öffnen kann. Dann gibt es halt andere Items, da kann man halt Magier mehr so spielen in die Richtung, wo du kämpfst einen klassischen Krieger mit Schwert und Schild, Jäger mit irgendwie Bogen, der sich dann halt agil schnell bewegen kann und so. Du hast da super viel Varianz in den ganzen Sachen. Du kannst dir die ganzen Sachen, Anziehsachen craften, die sehen super aus. Das ist ja auch immer so ein Ding, worauf ja, ich richtig Bock habe. Ja, da fährst du ja drauf ab, genau. Das wissen wir ja inzwischen alle. Fette Rüstung, fette Schulterpanzer und so an herstellen kann. Und er ist halt auch so viel mit irgendwelchen Werten vergleichen. Der hat jetzt irgendwie plus 5 Agilität, der hat plus 10, dafür hat er aber ein bisschen weniger Angriff. Wie kann ich mich optimieren und so. Schöne Bossgegner, macht echt Spaß. Cool. Ja, also kann ich echt nur jeden ans Herz legen, wenn man halt irgendwie mal im GameStop für einen 5er oder für einen 10er sieht, einfach mitnehmen, reinschnuppern. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Hört sich gut an und scheint auch echt ein ziemlicher Underdog zu sein, ne? Total, wenn ich schon irgendwie keine Ahnung habe, worum es da geht oder hab das noch nie gesehen. Und ja. Aber wie gesagt, ne, finde ich total super, dass das irgendwie bei dir auf Platz 1 ist. Es ist ja auch egal, wie groß das Spiel ist. Solange es einem gefällt, ne? Eben, wenn du da eine Menge Spaß mit hattest, dann ist das doch toll. Ich habe gerade mal geguckt, bei Rebuy gibt es für einen 10er. Ja, kannst du überhaupt nicht mehr kann. Xbox noch ein bisschen die günstiger. Die Xbox ist sogar günstiger, ja. Ja, ja das, also klar, jeder irgendwie hypt so riesige Titel wie Last of Us oder halt Heavy Rain und so. Klar, die haben auch ihre Berechtigung, die kosten auch mehrere Millionen. Ja. Aber so ein kleiner, also der wird wahrscheinlich dummerweise auch mehrere Millionen gekostet haben. Ja, wahrscheinlich. Und hat nicht eingespielt, deswegen sind die jetzt pleite. Aber keine Ahnung, es gibt ja auch super Spiele, die irgendwie nur von ein oder zwei oder drei kleinen Leuten entwickelt wurden, die trotzdem super sympathisch sind und genau ihre Daseinsberechtigung auch haben. Klar. Also der kann ja für trotzdem für irgendjemanden kann auch das Spiel der Spiele sein. Was eigentlich ein perfekter Übergang zu meinem Platz 1 ist. Genau. Denn mein Platz 1 ist schon auch ein Titel, wo Budget hintersteckte und wo sogar Sony selber reingebuttert hat. Ne? Aber eigentlich ist das ein Independent, also kein Independent Studio, aber halt ein Studio, was für Sony entwickelt sozusagen, aber trotzdem so ein bisschen auf eigene Faust irgendwie künstlerische Spiele macht. Und zwar mein Lieblingsspiel auf der PS3 ist Journey. Von That Game Company, Jennifer Chen, der ja oder die auch gemacht haben Flow und Flower. Flower war ja quasi so mit einer der Starttitel für die PS3, wo so, einfach optisch gezeigt wurde, was geht denn so klar. Du bist bei Flower bist du Wind, der quasi Blütenblätter. Genau, durch die Gegend trägt. Ne? Ja. Richtig. Und auch quasi wie befruchtet, so, ne? Dass ja, die genau, Blüten stimmt. Dann aufblühen. Ja, ne? Du musst irgendwie so braches Land oder so irgendwie unbestäubte Blüten und Blumen musst du halt bestäuben oder irgendwie beleben durch den Wind und dann wird alles ganz bunt und wunderschön. Du steuerst es halt mit diesem Six-Axis-Controller, wo Sony am Anfang der PS3-Karriere ja noch forciert hat, dass der irgendwie benutzt wird. Ich glaube, die dachten nur, das ist das Next Big Thing. So, ne? Die haben vor allen Dingen gedacht, ja, die Wii, die macht hier mit dieser Fuchtelsteuerung, macht die alles richtig und jetzt brauchen wir das auch. Bau mal schnell in die PS3 so ein Controller-Konzept ein. Das hat halt niemand nutzen wollen. Es war auch überhaupt gar nicht intuitiv, aber am Anfang gab es halt einige Spiele, die mussten das dann machen, damit die das Konzept so ein bisschen forcieren können. Hat sich nicht durchgesetzt, macht nichts. Aber deswegen mochte ich zum Beispiel Flower nicht so wahnsinnig gerne, weil ich dieses Steuerungskonzept doof fand. Aber Journey hat da nichts mit zu tun. In Journey spielst du, also es ist halt so eine Art 3D 3D-Adventure. Mhm. Hat nicht mal viel mit Action zu tun. Du levelst auch nicht auf. Du kämpfst auch nicht, oder? Du kämpfst auch nicht. So, also du in läufst der klassischen einfach, Art. Nee, ja, eigentlich nicht, gar nicht. Gar du nicht, läufst stimmt, eigentlich ja. nur durch die Gegend. Wenn es Gegner gibt, dann weichst du denen aus. Ja, genau, oder versteckst dich. Ja, ja. Und du erlebst eigentlich nur ja, eine Reise, eine Journey. Und zwar fängst du mitten in der Wüste an, mitten im Nichts. Du bist irgendein Charakter von einem ja, Volk vielleicht, höchstwahrscheinlich. Hast so eine Robe an, die sehr distinguiert aussieht, sehr einzigartig, mit so einem Schal. Mhm. Und läufst also durch die Gegend, lernst halt so ein bisschen die Steuerung, dann kommst du über eine Düne drüber und entdeckst so das ganze Land und blickst auf einen gigantischen Berg, der von oben wie irgendwie von einem oder wie ein Obelisk bestrahlt wird von der Sonne, wo also ein weißer ja. Licht Kegel, so nach unten. Kegel, eine Lichtsäule ja. herunterstrahlt vom Himmel auf diesen Berg. Ganz eindeutig, das ist dein Ziel. Ja. Das ist meine Journey, die ich jetzt hier hinterlege, meine Reise. Und du gehst halt in Richtung Berg. Und auf dem Weg, auch Journey, wie jetzt, wie ich vorhin erwähnt habe, bei Brothers zum Beispiel, wird kein einziges Wort gesprochen. Mhm. Nur ganz am Anfang steht irgendwie kurz auf dem Bildschirm Press Start und dann steht da einmal, ja, neige deinen Controller, um die Kamera zu ändern. Oder so. Hast du auch da kurz Six-Axis-Controls und dann so, hast du kapiert? Alles klar. Danach ist das Tutorial vorbei. Ja, aber ich glaube, das war Sony wichtig, dass die jetzt einmal gesagt haben. Aber danach wurde nur mal kurz gesagt, springen, laufen. Denn mehr machst du auch nicht. Es ist wirklich ein reines Abenteuerspiel. Du levelst nicht, du musst nichts töten. Du hast keine Bosse. Aber du hast trotzdem Abschnitte, die du halt beackerst, die du betrittst und erforschst. Und das Ganze spielt sich in einem so schönen Fluss. Du kannst das einfach so, du kannst die ganze Zeit laufen. Mhm. Du kannst in einem Fluss kannst du das quasi durchspielen. Und das fühlt sich so homogen an. Und es ist so unfassbar schön. Ich kann überhaupt nicht ausdrücken, wie schön dieses Spiel ist. Ich habe das auf der PS3 dann irgendwie 3-4 Mal durchgespielt oder 2-3 Mal. Und dann aber auf der PS4, als ich PS4 bekommen habe, habe ich gesehen, krass, ich habe mir damals Journey gekauft. Jetzt kann ich das für die PS4 nochmal runterladen, ja, stimmt, genau, in gratis, ja, weil ja. ich das schon besitze. Ja. Und bei der Vita ist es tatsächlich auch, genauso. Ja. Kannst du nochmal auf dem Das ist spielen. Auf allen Systemen, ist es ja. einfach, wenn du es einmal kaufst, Cross-Buy für alle Sony-Systeme, super, die es unterstützen. Ja. Und deswegen habe ich es halt auch überall runtergeladen und habe es dann nochmal auf der PS4 gespielt. Sah nochmal ein bisschen crisper aus und ändert aber nichts daran, dass die PS3-Variante trotzdem wunderschön ja, ist. Also es ist wirklich nicht so, dass es mega über HD ist, sondern ne, es ist egal, auf welcher Plattform du das spielst. Es ist absolut traumhaft, es ist ein Kunstwerk. Und wie gesagt, die Story-Progression ohne Wort irgendwie voranzutreiben, was mit diesem Volk passiert ist, das wird so in so Zwischensequenzen, wenn du ein Stück beendest, wird halt so wie so eine Art Wandmalerei gezeigt und das erklärt dir so die Story. So, und jetzt der Oberkniff an dem Game ist, wenn du online bist, dann spielst du das gegen andere Leute, aber nicht mit Lobby und Matchmaking und so einem Kram, sondern du spielst, und du brauchst halt auch kein PlayStation Plus dafür. Du spielst einfach und da sind einfach andere Leute. Denn wenn du das spielst und andere Leute spielen das gerade auch, dann triffst du die. Dann rennen die in deinem Spiel rum. Aber und du kannst dich nicht verständigen Spiel. Mit denen, ne? Du kannst dich mit denen verständigen und zwar über eine Taste, die ein Geräusch von, wodurch du ein Geräusch von dir gibst. Und dann kannst du halt entweder ganz, ganz viel drücken, um zu sagen Alarm, Alarm oder ich freue mich oder wie auch immer der andere das interpretiert. Ja, ja. Aber du kannst halt nur wirklich dieses Geräusch von dir geben, so ein, wie so ein Klingeln oder so ein so ein Ton. Und du kannst springen. Du kannst also sagen, spring, spring, spring. Heißt irgendwie, was weiß ich, ich freue mich jetzt. Oder du kannst halt, weiß nicht, du kannst, ich glaube, ducken kannst dich nicht oder so. Aber du kannst halt irgendwo stehen bleiben. Wenn der einen Ton macht, ne? Dann könnte, wenn beide Leute morsen könnten, könnte man sich tatsächlich noch verständigen. Ja. Aber wer kann noch morsen? Das stimmt. Das kriegst du ja nirgendwo beigebracht. Das kannst du dir selber beibringen. Ja, ja, aber... Wer lernt denn morsen in der Schule oder im Militär oder so? Früher war es im Militär wichtig, aber... Und was hast du gleich für eine Stunde morsen? Ja, Schon wieder dritte, vierte Stunde morsen. Ich kann nicht mehr. Morsenklausur. Test, genau, Klausur. Alle so am Rumpiepen, keiner hört mehr, was Sache ist. Oh mein Gott. Falsch. Das war falsch. Ja, stimmt, du hast recht. Theoretisch könnte man sich, jetzt, theoretisch geht das, ja. Naja, aber natürlich macht das keiner. Und du kommunizierst halt einfach so durch Laute. Ja. Und das funktioniert. Das ist ganz, ganz magisch und verrückt, dass es funktioniert. Aber ich habe zum Beispiel das erste Mal, dass ich durchgespielt habe, habe ich so nach einem Viertel des Spiels habe ich eine Person getroffen, mit der ich das dann komplett durchgespielt habe. Die habe ich bis zum Ende des Spiels, haben wir gemeinsam uns versteckt. Wir haben gemeinsam irgendwie die Wüste erkundet, sind durch den Tempel und was weiß ich und sind gemeinsam bis zu diesem Turm, bis dann an einer einzigen Stelle wir irgendwie hoch auf einen ganz großen, weiß ich nicht, auf so eine Art, auch auf so einen Einzelturm oder so, und du müsstest über eine Brücke und einer von uns ist runtergefallen und der andere ist weiter. Aber die Reise haben wir bis dahin gemeinsam bestritten und das ist ein irres Gefühl. Ja, krass, ne? Du siehst nicht den Gamertag, ja. Du siehst nicht, also den PSN-Namen, du siehst nicht irgendwie, wo kommt der her, welche Sprache spricht, der ist irrelevant. Du hast kein Teamspeak, ja. Du hast nur dieses Geräusch. Und jeder hat ein Icon über dem Kopf, was erscheint, wenn du das Geräusch von dir gibst. Und dieses Icon ist dann in dem Moment das Icon dieses Spielers. Das ist quasi sein Symbol oder sein Name. Und man könnte jetzt hingehen, ein totaler Hardcore-Psycho-Freak bist du, ja. Und du könntest diese Zeichen theoretisch entziffern. Also es ist wie ein Alphabet im Spiel. Und jedes Zeichen ist so viereckig und besteht aus vier kleinen Zeichen, die so nebeneinander angeordnet sind. Ne? Und theoretisch kannst du natürlich jetzt rumrätseln und sagen, es könnte vielleicht das heißen, bla bla bla, ist aber auch egal. Es ist relativ wiedererkennbar und du hast halt einfach, du weißt, am Ende, wenn du mehreren Leuten begegnet bist, nach dem Abspann wird gezeigt, der Typ mit dem Zeichen hatte diesen Gamertag. Du könntest den dann einmal einen Freund schreiben. So, schreiben. Habe ich auch gemacht, so, hey, hör mal, ich habe das mit dir gerade durchgespielt, das war der Hammer. Keine Antwort gekriegt. Aber gut, ne? Ist egal. Ja, hätte ja sein können, dass die Person schreibt, ey, das war voll schön mit dir oder toll oder super, dass wir zusammen gespielt haben. Weiß nicht. Aber es ist total irre, ein irres Gefühl, das mit jemandem echten durchzuspielen. Keine ohne Geister. Man weiß, also. Ohne man weiß, wer es ist. Du kannst es auch durchspielen, es kommt keiner. Und das ist wirklich deswegen, ich spiele das immer mal wieder durch. Es dauert auch nur so 3 Stunden höchstens. Ah, okay, geht ja. Oder wenn du richtig rushst, dann bist du in 2 durch. Aber das ist faszinierend. Das ist ein absolut faszinierendes Spiel. Und kostet halt auch nicht viel. Kostet vielleicht maximal einen 10er im Download oder sowas. Ich glaube, da gibt es auch eine Collection von. Es gibt eine Collection PS4, für die PS4 und die PS3. PS3 auch. Ja, wo alle 3 Titel drin sind. Flower und Journey. Journey, ne? Ja. Und die arbeiten gerade an einem neuen Spiel. Oh, okay. Ja. Ist das, That Game Company ist exklusiv Sony, ne? Ja, die haben mit Sony einen Deal. First Party Shoot. Sind quasi so eine Art Second Party Entwickler. Ja, okay, ja. Die gehören also nicht Sony, zu Sony, aber die entwickeln exklusiv dann, für Sony. Ja. Genau wie Hell Laboratories das für Nintendo genau, ist. Ja. Ja, dann haben wir die Top 5 schon im Kasten, ne? Mano, echt. Krass, ging auf jeden Fall sehr gut. Ich hoffe, irgendwer schreibt zu irgendeinem Spiel, finde ich auch gut. Vielleicht ja irgendwer zu Kingdoms of Amalur. Das würde mich echt freuen. Das würde mich echt wenn auch interessieren. Da, ja, wenn ob das so ein Underdog ist und du liebst das so sehr. Und ob da jemand von euch das auch mal gespielt hat. Meldet euch doch mal. Das wäre doch mal spannend. Ja. Ansonsten dürft ihr natürlich euch trotzdem auch melden, wenn ihr sagt, hey, das ist mein PS3-Spiel, mein Lieblings. Warum ist denn Call of Duty nicht dabei? Und warum ist Battlefield nicht dabei? Kann ich dir genau sagen. Nicht verteilen dabei, wir erstmal verbale Schellen bei uns euch, in den Kanälen. Dann beleidigen wir euch, wie die 14-Jährigen uns beleidigen, wenn wir Call of Duty spielen. Genau. Ich habe deine Mutter gefickt. Wie spielst du? Hä? Ganz normal. Genau. Was? Ich verstehe das nicht, ne? Ich glaube, du lügst, Junge. Ja. Ich wurde einfach mal im PSN beleidigt. Was war das? Bei FIFA. Habe ich FIFA online gespielt und habe irgendwie 3-0 geführt. Dann ist er aus dem Spiel gegangen, weil ich schon ultra dumm finde. Und dann hat er mich einfach im PSN angeschrieben, du Hurensohn, so spielt man überhaupt kein FIFA. Ich so, hä? Alter, ich habe gerade 3 Tore geschossen, natürlich spielt man so FIFA. Anscheinend ja, klar, spielst du nicht sonst richtig FIFA. Ja. Verstehe ich nicht. Was soll das? Ey, aber da ist ja, was hat er denn davon jetzt? Nix. Der spielt immer noch verloren. Ja. Und das ist, ich habe natürlich auch nicht geantwortet. Dann der nächste Spieler, der auf deinem Niveau ist, macht den genauso nass wie ja, du. Ja, klar. Und gut fand ich immer die Spieler, wenn du so 2-0 geführt hast, haben die einfach dann nur noch so den Ball hochgeschüttet und immer so ins Ausgeschossen, damit man nicht noch mehr Tore machen kann. Boah. Richtig dumm. Lame. So brauche ich online gar nicht spielen. Nee, dann kannst du dich echt nur mit Leuten verabreden. Ja. Oh Mann, ey. Ja, deswegen bin ich kein großer Fan von Online-Games. Außer bei Journey, weil das halt was ganz Besonderes ist. Ja, klar. Gut, da geht's halt da kannst du auch die anderen nicht sabotieren. So. Ja. Wenn du weiterkommen willst, dann gehst du halt weiter. Ja. Und wenn du mit jemandem das zusammenspielen willst, du kannst sie auch nicht ankacken oder so. Klar, kannst am Ende der, der Reise kannst du jemandem schreiben, aber so ein Azi-Fazi-Game, das spielt kein 13-jähriger Call of Duty-Spieler, der dich dann irgendwie beschimpft. So, ne, das ist schon was Besonderes. Also deswegen mochte ich das so gerne. Ja. Und weil das es gibt wahrscheinlich auch vernünftige Call of Duty-Spieler, gibt auch vernünftige FIFA-Spieler, aber weil ist ja immer der, wenn man unangenehm auffällt, ist ja immer das Erste. Ich habe wahrscheinlich auch gegen 200 Leute bei FIFA schon gespielt, die richtig korrekt waren. Ja. So viele sind ja auch mit Headset, dann kann man ein bisschen quatschen während des Spiels, so, was hast du für einen Lieblingsverein, bla bla, das ist halt auch immer cool, aber sind halt dann, man redet halt immer nur über die Schlechten, ne, so. Ist ja immer so. Ja, ja, ist natürlich. Ja wie die Nachrichten, die erzählen ja auch nicht, hier wurden gerade Fünflinge geboren, ist alles gut gelaufen, nur die erzählen halt, wenn 4 von 5 gestorben sind. Ja, natürlich, ganz genau, ja. Erzählen immer nur die schlechten Geschichten. Ist leider so auf der Welt, ne. Wir fokussieren uns leider zu sehr auf die schlimmen Sachen. Ja. Statt die tollen Sachen zu bewundern. Genau, egal, heute wurde die Homo-Ehe legalisiert. Yeah! Pro gleichgeschlechtliche Ehe, pro Ehe für alle. Ja. Sowieso. Habe ich heute bei Facebook einen guten Kommentar gelesen, da hat da jemand geschrieben, wieso denn pro Ehe für alle? Es gibt doch bestimmt auch Leute, die gar nicht heiraten wollen. Ja, dann heirate doch nicht. Ja, genau. So, du bist ja nicht dazu gezwungen. Aber ist doch nett, dass jetzt alle dürfen. Ja, klar, ja. Oh Mann. Ach Mann, ey. Ja, ja, die Welt ist schon ein komischer Ort. So, wir schweifen ab. Lass uns zum Ende kommen. Mach mal. Was ist euer Lieblings-PS3-Spiel? Was sollen wir als nächstes in unserem Podcast besprechen? Sollen wir mehr Fäkalhumor benutzen oder uns gegenseitig beschimpfen? Sollen wir mehr polarisieren und den Malte häufiger einladen, wie im letzten Podcast über Zelda abhatet? Der Malte wird nicht eingeladen, er hat Link to the Past gehatet. Ja, das stimmt. Ich möchte ihn nicht mehr dabei haben. Meldet euch einfach, wenn ihr Bock habt, irgendwie mit uns zu quatschen. Bewertet uns bitte auf iTunes und wo auch immer man sonst Bewertungen abgeben kann, Facebook oder so. Freuen wir uns immer. Ihr könnt uns auch scheiße bewerten, wenn ihr uns scheiße findet. Wir können das ab, wir haben eine dicke Haut. Aber wir freuen uns über jedes Wort. Also haut rein, hört Zock Hard, hört andere gute Podcasts, seid nett zueinander und ich würde sagen, Zock on, Zock Hard.